Ja, hallo Maha. Ja, hallo Eckpiet. Herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist denn Freitag, der 26. Juni 2015. Wir sitzen im Phonodrom und haben einige Flaschen von uns aufgebaut. Genau, und zwar Whiskyflaschen. Das müssen wir gleich noch fotografisch festhalten, natürlich ohne die Wasserflasche daneben, weil das schön aussieht. Das sind so Flaschen in verschiedenen bunten Kartons. Und davor stehen noch ganz kleine Probierflaschen, die du extra besorgt hast, damit man geringe Mengen hat zum Testen. Wo kriegt man denn solche Probierflaschen her? Du kriegst die, ganz häufig kriegst du, wenn du bei Whisky-Shops bist und gibt es so Probiergrößen, auch die Destillen haben meistens zum Verkauf nochmal kleine Probier- oder Sample-Pakete, damit du halt nochmal was mitnehmen kannst. Weil typischerweise ist ja der Alkohol in England ja etwas teurer und dementsprechend, du hast aber jetzt nicht alle drauf, gell? Nee. Macht nichts. Ja, macht nichts. Geht halt nur so. Dementsprechend etwas teurer. Und viele möchten halt dann den Alkohol vielleicht günstiger in ihrem Heimatland kaufen. Mhm. Und aber so als Erinnerung nehmen sie sich dann mal so eine Sample-Flasche mit, um halt dann zu wissen, was dann gut geschmeckt hat. Ja, genau. Ja. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Aber die hast du jetzt irgendwo bestellt? Oder genau. Warst du beim Dealer? Ich habe die online bestellt. Mhm. Und ich will jetzt ja keine Werbung für den Shop machen, aber es gibt einige gut sortierte Whisky-Shops. Mein Favorite-Whisky-Shop ist hat eine ganz einfache URL. Er hat auch noch einen Videoblog und fährt Tesla. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Ja, ist auch so im gesetzten Alter und heißt mit Vorname Horst. Hm. Und der macht hat einen relativ coolen Whisky-Shop und bei ihm kann man Zeug bestellen. Und auch er ist total nett und auskunftsfreudig. Also man kann sich mit dem auch sehr, sehr gut unterhalten. Man kann anrufen, er freut sich und ist auch preislich sehr, sehr interessant. Hm. Ja, das ist doch gut. Und bei dem kaufe ich eigentlich so hauptsächlich mein Zeug ein. Ja, schön. Also jetzt gleich mal der Hinweis, wir werden natürlich nicht gesponsert von keinem Whisky-Shop und noch sonst wie. Und wir machen das Ganze hier völlig freiwillig, auch wenn es heute gefährlich wird. Also wir geben uns dem Risiko freiwillig hin und gut informiert. Ja. Aber für unsere Hörer, Alkohol kann die Gesundheit schädigen. Mhm, genau. Ja, und gerade hochprozentiger Alkohol, den wir heute alle, soweit ich weiß, ich habe keinen unter 40%. Es muss ja auch eine gewisse Prozentsrate sein, dass er sich überhaupt Whisky nennen darf. Aber wir dürfen ja verdünnen, denke ich. Genau, wir dürfen etwas verdünnen. Natürlich das Problem ist, richtigerweise würde man natürlich das Quellwasser haben, aus was der Whisky hergestellt ist. Ah, da hätten wir aber jetzt doppelt so viele Flaschen. Da hätten wir doppelt so viele Flaschen und ist auch relativ schwierig dann das Quellwasser zu bekommen. Mhm, denke ich mal. Aber zum Beispiel in Schottland gibt es nochmal häufig, wenn du zu einer Whisky-Verkostung gehst, verkaufen die ja so kleine, so kleine Ledersäckchen, wo du halt Flüssigkeiten reinmachen kannst. Da kannst du bei manchen Destilleriebesichtigungen kannst du an die Wasserquelle gehen und dann sozusagen haben sie so eine Art Brunnen und dann kannst du aus diesem Wasserbrunnen kannst du mit diesem kleinen Ledersäckchen dann das Wasser rausholen, was du dann später zur Verkostung dann an deinen Whisky dran machen kannst. Aber in dem Whisky ist ja kein Wasser, also ich meine. Wer sagt denn, dass aus dem Whisky kein Wasser ist? Ach, ich dachte, es wird destilliert aus Malz und dann ist das wäre alles. Nein, aber man muss ja auch irgendwie den Alkoholgehalt regeln. Ach so, weil er sonst zu, klar, natürlich, sonst wäre er ganz hochprozentig. Ganz genau. Und dann wird das verdünnt. Ja, verstehe. Ja, und darum nimmt man halt dann dieses Quellwasser. Und ja, natürlich super, wenn man halt ein sehr weiches Wasser hat und ein sehr reines. Und das, das gibt es natürlich dann, haben die meisten Destillerien dann ihre eigene Quelle oder nehmen halt das Wasser aus einer bestimmten Quelle. Ja. Um dann sozusagen das dann hinzuzufügen. Ja, gut, aber wir fangen mal vorne an. Erstmal Whisky, ist also ein Getränk, erstmal Hals. Und das ist eine ganz alte Tradition, die also auf das frühe Mittelalter zurückgeht. Und der Name Whisky, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, geht auf das keltische Wort für Wasser zurück. Je nach Ort, Ischgä oder so ausgesprochen. Also ist immer die Frage, ist das schottisches Gälisch oder irisches Gälisch, also sind die Aussprache ist etwas unterschiedlich. Ischgä, Ischgä, Ischgä und Ischgä eigentlich auch mit palatalisiertem K und das ist, heißt Wasser, aber der Ausdruck ist eigentlich vollständig Ischgä Beha, Beha, also Wasser des Lebens, Beha ist das Leben. Und also Lebenswasser, Eau de Vie auf Französisch. Und tatsächlich gibt es den Ausdruck Eau de Vie auch im Französischen für Alkohol. Und da sieht man, die Franzosen haben auch irgendwie so eine keltische Tradition, weil sie die gleiche Metapher verwenden, also Lebenswasser für Alkohol. Ja, und das ist dann irgendwann anglisiert worden, also ins Englische übernommen worden und dann eben zu Whisky geworden. Was man unterschiedlich schreibt. Also die Frage ist, ob man es hinten mit Y schreibt oder EY, da gibt es irgendwie einen Meinungskrieg und ja, das war es eigentlich schon. Ja, also ich weiß nicht, ob es diesen Meinungskrieg gibt, ich glaube, man unterscheidet damit auch amerikanischen Whisky. Ja, die Schreibung EY ist im amerikanischen Englisch üblicher. Genau. Und deshalb sagt man, okay, das ist jetzt der amerikanische Whisky. Aber in den USA wird Whisky, würde ich fast sagen, vielleicht auch nicht hundertprozentig immer so, aber oft mit EY geschrieben, unabhängig davon, wo er eigentlich herkommt. Aber in Irland auch, weil natürlich viele Iren in die USA übergesiedelt sind. Genau. Und ihren Whisky mitgenommen haben. Ja. Und wir wissen ja auch, die Leute, die übergesiedelt sind, waren ja die, die es in dem Land nicht so weit gebracht haben und meistens ja auch nicht gerade so die allercleversten oder die wenigsten. Und die sind schon clever gewesen, weil sie gesagt haben, hier sind Hungersnöte, wir müssen weg. Also es ist eigentlich, also Emigranten sind nie, das wird in Deutschland immer so suggeriert, dass irgendwie Emigranten immer so das Unterste ist, was man sich vorstellen kann. Aber das sind halt oft die Leute, die eben auch was aus ihrem Leben machen wollen und sagen wollen, hier ist Hungersnot, hier kann ich nicht überleben, ich muss hier weg. Das ist schon auch nochmal. Ja, da stimme ich dir zu. Aber es war ja auch relativ häufig auch da im Mittelalter zum Beispiel auch Verstoßene, die halt dann irgendwie in den dann aus dem Land wirklich flüchten. Ja, gut, das kam da, natürlich auch vor. Ja, klar. Ja, ja, also man hört, Whisky gibt es nicht nur in Schottland und Irland, wo aber die Tradition herkommt, sondern eigentlich überall auf der Welt. Man kann sogar deutschen Whisky kaufen. Ja, sehr gut. Genau, Japaner sind auch sehr stark am Kommen im Bereich Whisky. Ja, aber ich denke, das Ursprungsland ist doch eigentlich die Insel, oder? Welche? Großbritannien. So. Das sind ja mehrere Inseln. Ja, gut, also jetzt eigentlich eher Schottland. Naja, die Inseln, auch der Whisky kommt auch oft von schottischen Inseln. Ja, richtig. Also da sind schon viele Inseln beteiligt. Also Schottland oder Irland ist halt der Ursprung. Also irgendwo da im hohen Norden, wo es schon im Winter recht kalt wird und so. Gut, wenn man am Meer ist und der Golfstrom da ist, dann vielleicht nicht so, aber ja. Und eben auch gerade die Inseln, also die schottischen Inseln sind doch, da gibt es ja einige, werden wir ja auch drauf kommen, wo es ganz, also wo Whisky eigentlich die Hauptwirtschaftszweig ist. Genau. Ich habe eigentlich weitestgehend nur schottische Whiskys dabei. Und zwar aus einer Region, nennt sich Speyside. Das ist also sozusagen die Region entlang des Flusses Spey oder Spey. Ich weiß nicht, ob man das richtig ausspringt. Und ja, das weiß ich jetzt auch nicht, aber das werden wir gleich wissen. Ja, sprich weiter. Spy, ich weiß es ganz, nicht ganz genau. Genau, und das sind so, ja, klar, Wasser war halt da, wie ich schon sagte, Quellen für Whisky war ja wichtig. Gell? Und natürlich entlang des Flusses auch dann fruchtbare Felder, wo man halt, wie gesagt, das Getreide sozusagen anbauen konnte. Und natürlich, wo Wasser ist, sind auch Bäume und die kann man auch fällen und auch zu Fässern verarbeiten. Mhm. Also dementsprechend war sozusagen dann das natürlich entlang des Flusses. Mhm. Ja, ich war auch schon da. Ich habe auch schon mal, also ich war öfters schon da, weil ich in den Midlands bei meinem alten Arbeitgeber sozusagen eine Niederlassung hatte und war halt dann relativ häufig in Schottland, habe es immer sehr genossen und auch mal dann sozusagen also auch Urlaub schon da verbracht halt in den Highlands. Also es ist halt ein wunderschönes Land, gibt halt nur so wirklich 3 Monate, wo man das wirklich gut bereisen kann, weil der Rest ist halt irgendwie grau und matschig und kalt, aber in den 3 Monaten, also in den Sommermonaten ist es dann wirklich ein sehr, sehr schönes Land und Spey heißt es. Spey, ja. Und der nette Nebeneffekt ist, dass die natürlich auch sehr, sehr gute Whisky-Erzeugnisse haben. Ja, ich war auch mal in Schottland und zwar jetzt nicht richtig auf Whisky-Tour. Ich habe da auch keinen Whisky gekauft. Ich habe mal Whisky gekauft auf Helgoland, das ist aber noch eine andere Geschichte. Ich habe in Schottland einfach eine Tour gemacht, seinerzeit, als ich noch jung und unschuldig war, mit Interrail. Mhm. Und und da war ich dann auch bei einem älteren Lehrer-Ehepaar. Der Mann ist inzwischen auch schon gestorben, also schon viele Jahre her, ja. Und die wollten mir natürlich die Schönheiten Schottlands auch zeigen und sind mit mir im Hochland gewesen. Mhm. Aber wir sind dann wir waren da in der Kneipe. Es war so eine Gruppe von Kollegen, also von Lehrerkollegen dort, also ich war ja noch Student, die da losgegangen sind mit ihren Frauen zum Wandern. Mhm. Aber die Männer sind an der ersten Kneipe in die Kneipe eingekehrt, die Frauen sind gewandert. Ja. Und es waren also 8 in der Kneipe und jeder hat eine Runde geworfen. Das war jeweils eine Pinte Bier und einen doppelten Whisky. Und ich kann dir sagen, ich habe die Waffen gestreckt. Das war dann doch ein bisschen viel. Okay, das glaube ich, ja. Es hat, also ich hatte Alkohol. Ich habe zwar auch meine Runde bezahlt, habe aber irgendwann so ab der 4. Runde darum gebeten, mich auszunehmen. Mhm. Und und die sind da, haben das aber durchgezogen und sind anschließend mit dem Auto zurückgefahren. Okay. Also selber gefahren. Also die Frauen kamen zurück, hatten nichts getrunken und dann setzte man sich wieder in die Autos und die Männer sind gefahren. Das, ist ja, das fand ich schon etwas seltsam. Aber gut, das war trotzdem sehr nett und habe mich da auch bestens unterhalten mit den Leuten und doch auch einiges mitbekommen von Schottland und eben auch Whisky getrunken. Und ich muss schon sagen, das war schon ein interessantes Erlebnis. Ja, dann hatte ich mit Whisky nochmal Berührung. Und zwar im Chaos-Umfeld. Mhm. Da wurde dann, also im Chaos Computer Club, da gab es mal so eine Hinterzimmer-Whisky-Verköstung und da war mir das dann nicht klar, dass der manchmal sehr hochprozentig ist. Okay. Und hatte dann doch ein bisschen viel davon getrunken, deshalb ich rate zur Vorsicht beim Whisky-Konsum. Vor allen Dingen, wenn man das nicht so gewohnt ist und sich nicht richtig auskennt. Und wie gesagt, manchmal ist der halt sehr hochprozentig, diese Fassstärke. Dann, das ist, ja, muss man aufpassen. Ja, darum haben wir uns ja auch heute ein bisschen später angefangen, weil wir uns noch stärken mussten. Ja, wir haben dann fetthaltig gegessen. Genau, gemacht. Um das ein bisschen zu kompensieren. Also eigentlich hilft es ja nicht, gell? Also, ja, aber trotzdem muss man aufpassen. So, haben wir denn auch die richtigen Gläser zum Whisky trinken? Ja, wir haben hier so kleine Whisky-Tumbler. Ja, aber das ist keine Nosing-Gläser. Nein, das sind keine Nosing-Gläser. Ja, man richtig. Trinkt das ja aus einem Nosing-Glas, wo man halt die Nase reinstecken ja. kann. Allerdings finde ich, unsere Whisky-Tumbler sind natürlich sehr, haben eine sehr große Fläche, die sind sehr breit. Das heißt, die Nase passt gut da rein. Da passt die Nase gut rein und da entfaltet sich, glaube ich, auch der Geruch gut. Ja. Also ich glaube, dass das schon ganz gut ist. Also ich meine, die Whisky-Taster schwören natürlich auf ihre Nosing-Glases, aber ich glaube, das ist auch eine gute Form hier, dieser Tumbler. Ja, was kann ich noch sagen? Es gibt ja... Also ja, wir können ja noch mal ein bisschen was über die Getränkgefäße machen. Da gibt es dann auch den Quach oder Quake. Ja, oder genau. Quake. Ja, aber das gälische Wort ist eigentlich Quach. Also gut, Quake. Ein bisschen eingelisiert. Gälisch. Was soll ich nennen? Den skottischen Akzent. Quake. Ach ja, nehmen, genau. Also eigentlich ist es... Quach, das geht schon. Ich habe ja mal ein bisschen schottisch, irisches Gälisch gelernt. Ja. Drei Semester mal gemacht, aber alles wieder vergessen. Es ist auch sehr anstrengend. Es ist keine Sprache, die gut zum Lernen ist, weil im Gälischen sich der Wort Anfang verändert. Mhm. Sogenannte Initialmutation. Und das ist schwierig, wenn man ein Lexikon benutzen will. Weil, ja, ich meine, gut, heute, wenn man halt ein Online-Lexikon hat, dann mag es noch gehen, aber wenn man Wörter nachschlagen will und die fangen auch mit ganz anderen Buchstaben an in der Grundform, als sie da stehen, hat man Schwierigkeiten. Deshalb, also ich bin da ziemlich die Zähne ausgebissen, habe es dann auch gelassen nach drei Semestern. Ich meine, man kann das lernen, wie jede andere Sprache auch. Aber es ist halt eine flektierende Sprache mit hohem Fusionsgrad, also verschmelzen so die Formen und so. Und das finde ich immer fürs Lernen nicht so angenehm. Ja, aber es gibt ja noch andere, in Schottland noch andere Akzente, die gesprochen werden. Gälisch ist ja nur einer, zwar der weit verbreiteste. Ja. Es gibt ja noch den Scots und den Norm. Ja, es gibt ja noch eben, wie gesagt, sozusagen schottisches Englisch. Ja. Ne? Das ist halt der Punkt. Und da gibt es halt verschiedene Formen der Mischung. Und das ist dann, ist natürlich klar, es ist intensiver Sprachkontakt zwischen dem Gälischen und dem Schottischen. Zwischen dem Gälischen und dem Englischen. Und da haben sich natürlich dann verschiedene Übergangsvarietäten herausgebildet. Man ist ja als Deutscher in Schottland auch immer herzlich willkommen. Ja. Das stimmt. Also die Schotten mögen die Deutschen. Genau, und warum mögen sie uns so? Weil wir zusammen gegen die fiesen Engländer gekämpft haben. Nicht zusammen. Aber das ist tatsächlich ist mir auch gesagt worden, dass ich in Schottland war. Das hat mich ein bisschen betroffen gemacht, wenn gesagt hat, ja, ihr, also die Deutschen haben ja auch gegen die Engländer gekämpft. Naja, gut. No. Also, klar. Ja, aber wie gesagt, also man ist als also in England habe ich mich immer als Deutscher, also nicht immer, aber ich habe mich oft nicht so willkommen gefühlt. Und in Schottland war es ganz anders. Ja, stimmt. Definitiv. Also ich mag auch die Schotten unheimlich gerne und ich mag auch unheimlich gerne ihren Akzent. Und also ich war immer sehr, sehr gerne da und man merkt auch so, die Freundlichkeit so generell war immer sehr, sehr schön. Wenn ich jetzt das vergleiche mit meinen Business Trips durch England. England, die sind eher so ein bisschen reservierter, das sind so die besseren Menschen, habe ich immer das Gefühl, gegenüber den Deutschen. Und die Schotten, die sind immer total unkompliziert und ich bin ja auch viel dann, als ich Urlaub gemacht habe, viel bei in Bed and Breakfast untergekommen. Ja, das kann man da sehr gut machen. Kann man sehr gut machen und immer ganz, ganz tollen Kontakt mit den Familien dort gemacht. Ich habe ja schon berichtet da von meinem Lehrer-Ehepaar. Mhm. Also das war übrigens, das ist nicht nur einfach ein Lehrer-Ehepaar, sondern der Mensch ist ein berühmter Esperanto-Dichter gewesen, William Old. Hast du das so Link? Da kann man den Shownotes. William Old, natürlich, das konnte die Shownotes, jetzt wo du es sagst, ja, genau. Zeile 26 sind wir schon. Zeile 26, gut, ich werde es eintragen. Und den habe ich halt, wie gesagt, besucht. Und den hatte ich vorher auf so einer Esperanto-Veranstaltung getroffen und dann habe ich gesagt, ja, ich mache so ein Internet, so einen Schottland-Trip und da meinte er, ja, dann komm doch bei uns vorbei. Und ja, und dann das war einfach auch ganz nett und unkompliziert. Ich war ja, wie gesagt, Student. Nee, nicht mal. Ich glaube, ich war noch gar noch Schüler zu der Zeit. Mhm. Interrail. Habe ich, glaube ich, im Jahr gemacht, wo ich Abi gemacht habe. Naja, jedenfalls bin ich dann da vorbeigekommen Und das war wirklich sehr, sehr schön. Ja. Ja, ist ein. Oh, da ist ja auch der Link. Genau. Alles vorhanden. Ja. Ja, also das, wie gesagt, das Land hat so viele schöne Facetten, es ist einfach landschaftlich der Hammer. Also ich kann mich daran erinnern, als ich da das letzte Mal war, ich glaube ich sogar mit Dominik in Schottland, 2000 und Dominik ist jemand aus dem Chaos Computer Club. Genau. Den wir beide kennen. Den wir beide kennen, genau. Und es war ein bisschen durch die, also auch durch die Prärie gefahren, hatten dann so ein bisschen, ich glaube, Bed and Breakfast und dann irgendwann so ein Ferienhaus. Und teilweise sind wir echt so durch die Gegend gefahren, haben einfach anhalten müssen, weil das gerade so schön landschaftlich war, dass wir uns gedacht haben, das ist einfach zu schön. Und wir haben auch ganz, ganz viele Bilder zu dem gemacht, weil das ist einfach landschaftlich der Hammer. Mhm. Und man hat ja auch in Schottland immer recht viel Zeit, die ist alles ein bisschen entspannter. Mhm. Und dann passiert es ja auch mal, der schottische Verkehr ist ja sehr sparsam, aber es gibt ja auch da den sogenannten Scottish Traffic Jam. Warst du schon mal in einem Scottish Traffic Jam? Ja, ich kann mir gut vorstellen, was das ist. Genau, das ist. Da laufen die Schafe. Genau. Gibt es auch im Baskenland immer wieder oder auch im französischen Zentralmassiv. Da ist es mir mal wirklich passiert. Auf der Nationalstraße. Mhm. Das glaubt man gar nicht. Also es gibt ja Autobahnen in Frankreich und dann gibt es aber auch noch die Nationalstraßen. Das sind halt die etwas ältere Generation von Straßen, aber für viele eben auch die Alternative, weil die Autobahngebühren in Frankreich natürlich sehr hoch sind. Also es geht immer viel Verkehr über die großen Nationalstraßen, die natürlich alle sternförmig auf Paris zulaufen. Klar. Und ich bin auf so einer Nationalstraße im Zentralmassiv gefahren und plötzlich war da überhaupt keine Spurbegrenzung mehr. Mhm. Also es gab nur noch eine Spur. Mhm. Da bin ich erstmal angehalten und habe geguckt am Wegesrand, ob es wirklich die Nationalstraße ist. Es war aber die Nationalstraße. Ja, und dann plötzlich kam auch so eine Schafherde, und ich stand dann da und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, hier die Hauptstraße und dann eine Schafherde. Aber so ist das, sobald man weit genug in der Provinz ist. Ja, ich habe meine Schottland-Erlebnisse noch nicht zu Ende erzählt, denn ich bin dann noch mit einem weiteren Esperanto-Sprecher mit schottischem Namen, Stephen McGill, also echter schottischer Abstammung, da rumgefahren. Der kommt aber aus Neuseeland. Okay. War auch auf Interrail-Tour und da haben wir uns da zusammengetan. Und Stephen ist oder war seinerzeit zumindest, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, großer Fan von Dampflokomotiven. Mhm. Und es fuhren damals in Schottland noch verschiedene Strecken mit Dampf. Ja. Und die mussten natürlich alle abfahren. Mhm. Also ich habe auch viele Dias damals noch gemacht, da gab es ja noch analoge Fotografie vor allen Dingen, von Fahrten auf der Dampflokomotive. Und man muss sich vorstellen, es war im Sommer, da macht man dann die Fenster auf, weil es keine Klimatisierung gibt. Ja. Und dann fährt der Zug in einen Tunnel, was in Schottland häufiger vorkommt. Richtig. Und ist der ganze Dampf im Wagen. Ja, und du bist schwarz. Ja, wir hätten uns das Hauttuch vorher mal durchlesen müssen. Es waren noch nicht so viele unterwegs, es waren halt nur diese Experten unterwegs. Und ich erinnere mich, dass da noch irgendwie ein junger Mann so in meinem Alter war, also so gerade so Abi-Alter, der da auch irgendwie saß in dem Zug und die ganze Zeit in so einem Kursbuch blätterte. Mhm. Und den haben wir dann später nochmal wieder getroffen. Da sind wir nämlich dann zum Abschluss unserer Schottland-Tour. Er wollte Stephen noch nach Wales und es gibt einen durchgehenden Postzug, oder es gab, den wird es nicht mehr geben, der fuhr von Stirling nach Shrewsbury. Mhm. Und dann sind wir also nach Wales gefahren, von dort aus. Und also auch zu diesem Ort mit dem längsten Namen und so. Und das war ein Postzug, der hatte einen Waggon für Fahrgäste und war auch nur für Experten der Kursbuchlektüre zu finden. Okay. Und da gab es dann genau drei Fahrgäste. Das waren wir zwei und dieser eine Typ, den wir vorher schon auf so einer Dampfstrecke gesehen hatten. Mhm. Und dann sind wir über Nacht quer durch Großbritannien. Und das war schon sehr eindrucksvoll. Also kann auch nochmal irgendwann, muss ich nochmal eine Liedkultur machen über Eisenbahnen. Das ist schon ein tolles Thema. Kann ich auch viel erzählen. Aber das bringt uns ab vom Whisky. Macht nichts. Ich muss auch noch eine Dampf-Lok-Anekdote auch aus Schottland erzählen. Aha. Als ich da war, es gibt ja seit den Harry Potter Büchern, gibt es ja eine noch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr bekannte Dampflokbahn, die auch heute noch aktiv ist. Mhm. der Jacobite. Die fährt von Fort William nach Malek und fährt über dieses bekannte Glenfinnan Aquädukt oder Viadukt, ist es ja kein, genau. Und die Fahrt haben wir natürlich auch machen müssen. Naja. Und jetzt weiß ich auch ganz genau, warum die erste Klasse im Zug immer vorne ist und die zweite Klasse im Zug immer hinten. Kannst du dir das vorstellen, warum? Das hängt mit der Dampflokomotive zusammen. Wahrscheinlich, weil man hinten mehr Dampf abkommt. Ganz genau, das ist der Grund. Also vorne sozusagen fliegt dann das recht konzentriert über dich drüber. Und da das dann sich ja so verteilt, dann kriegen also die hinteren Waggons sozusagen immer mehr Dampf ab. Das heißt, du wirst hinten auf jeden Fall schwärzer als vorne. Ja, wir sind ziemlich schwarz geworden da. Und aber es war natürlich ein großer Spaß. Wir haben da alle Strecken abgefahren. Wir sind dann, die wo noch Dampflokomotiven fahren, also auch die. Und wir sind auch nach, wie heißt das da, John O'Groats, also die Spitze von Schottland. Ja, da gibt es auch eine Dampfstrecke. Das war sehr kompliziert, weil die nicht irgendwie, die fährt nur einmal am Tag oder irgendwie sowas. Das war irgendwie organisatorisch total schwierig. Und ich habe immer zu Steffen gesagt, Mensch, das ist zu kompliziert. Und er wollte es aber unbedingt. Und ja, im Nachhinein muss ich sagen, das hat sich auch gelohnt. Ja, weil du schon sagst, kompliziert. Es ist ja in England sind ja die Eisenbahnstrecken ja privatisiert. Da gibt es also verschiedene Anbieter und da merkt man auch, wie schlecht das dann eigentlich da laufen kann. Und als wir das gemacht haben, wir haben uns auch ganz spontan dazu entschlossen, das zu tun. Und viele haben gesagt, er ist nicht möglich, weil du hast die Warteliste ist extrem lang und wir können es eigentlich vergessen, dass wir da spontan mitfahren können, aber hatten es dann doch glücklicherweise an dem Tag geschafft. Ja. Also das ist, also damals war es ja noch nicht so weit mit der Privatisierung, also da ging es noch, aber es war auch schwierig. Also John O'Groats heißt das, John O'Groats, was auf Jan de Groot zurückgeht. Van Horne. Dem niederländischen Seefahrer. Ja. Und ja, es ist, also die Strecke ist schön zu fahren, muss man einfach sagen, ist wirklich Eisenbahnromantik. Fort William finde ich ja eine sehr, sehr schöne Stadt, mittlerweile halt sehr, sehr touristisch, aber ja, also für Harry Potter Fans ist es eigentlich so. Ja, damals noch nicht, war es den noch nicht gar. Wir haben vorhin den Quake erwähnt, gar nichts dazu gesagt. Das ist halt nur so ein, also ist halt ein Zeremonialbecher, wo man halt Whisky draus trinken kann und Der sieht im Prinzip aus, so ein bisschen, wie soll ich sagen, der hat so wie so ein Eierbecher, würde ich sagen, der links und rechts so zwei Henkel hat. Gell? Ja. So ein bisschen sieht er aus. Ja. Und den müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall mal verlinken, weil ich glaube, nicht jeder kennt den. Das typische Nosing Glass kennt halt jeder. Ja, das Tumbler. Kennt jeder. Den Tumbler kennt auch jeder, aber den kennt man nicht, obwohl der, glaube ich, wichtig ist. Der wird halt also zeremonial, deshalb, weil man eben zum Beispiel da, wenn irgendwelche Feierlichkeiten sind, da gemeinsam aus trinkt und so, rumreicht und so. Dann Auld Lang Syne dazu singt und so. Kommen wir noch drauf, das müssen wir auch noch. Ich könnte natürlich jetzt auch wieder den Feldsack Geschichte dazu erzählen. Ja, gibt es da ein passendes Doppelglas? Natürlich gibt es. Das Doppelglas war ja natürlich auch da, dass man das in der Gruppe rumreicht und er draus trinkt. Also sozusagen die Pelzalternative zu Das wird immer gemacht. Also zum Beispiel auch, wenn Kerwa in Franken ist. Also Kerwa ist die fränkische Form von Kirchweih. Muss man auch erst drauf kommen. Aber bei euch heißt es, glaube ich, ähnlich. Kerwe, ja. Und da ist halt so, dass es wohl früher so war, dass sich die Schüler ein Maß gekauft haben und das dann rumgereicht haben. Also heute gibt es auf der Kerwa auch immer noch das Bier in Maß, also in Litern. Und jetzt sieht man die Schüler alle mit ihrem eigenen. Ne? So ändert sich die Welt. Mehr Individualismus. Ja. Allerdings frage ich mich immer, hatte ich, bevor ich nach Bayern kam, immer geglaubt, es gäbe, es sei Jugendlichen verboten, Alkohol in größeren Mengen zu sich zu nehmen. Aber das Bier aus den Maßkrügen gehört in Bayern, glaube ich, nicht in die Kategorie Alkohol. Das ist ja erfrischungserregend. Jedenfalls sieht man da die Jugendlichen auf solchen öffentlichen Kirchweihen doch dann immer mit Maßkrügen rumlaufen. Aber offenbar früher mussten sie sich halt eins teilen, das war da vielleicht nicht so schlimm. Und jetzt haben sie alle eine Maß. Okay. Ja. Ja, ich würde auch mal sagen, weil ich so langsam einen trockenen Mund kriege. Ja, wir müssen mit dem Whisky anfangen. Wir wollen den ja auch nicht dann hintereinander so runterschlucken. Wir fangen mit einem 10 Jahre alten, einer meiner Lieblingswhiskys, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja vom Whisky-Geschmack her eher so, manche würden sagen, so der Mädchen-Whisky-Trinker. Ja, ich ja auch. Also ich mag diesen extremen torfigen genau. Geschichten. Der ist sogar noch original zu. Bin ich kein so ein großer Fan. Also ich hatte... Sag, welcher es ist, damit ich schon mal mich schlau machen kann. Also Glenfarclas. Und Wir haben wieder irgendwie Kinder. Atmo, genau. Das wird bestimmt hier der Geist sein von der Frau, die bestimmt hier in diesem Raum gestorben ist und der uns jetzt hier... Ist doch gar keine Frau gestorben. That's what she said, ja. Und wieso finde ich das jetzt nicht? Weil ich habe schon verlinkt in der deutschen... Weil ich in der deutschen Wikipedia nachgeschaut habe. Ja, kannst du. Oh. Darfst nicht machen. Also ist auch ein Speyside-Whisky. Ist ein 10 Jahre alter, ist eine relativ kleine... Destillerie gehört aber mittlerweile auch, vielleicht muss man dazu sagen, dass der Whisky-Markt an der Speyside eigentlich von zwei großen Alkoholkonzernen mittlerweile geowned wird, würde ich schon so sagen. Ja? Das gibt es doch auch in der deutschen Wikipedia. Ja, du hast gehört? Genau, du bist ja sozusagen... Wir haben gehört, einer davon. G&Q Grand International ist ja ein so ein großer Alkohol-Spirituosen-Konzern. Das ist die Konkurrenz. Und Glenfarclas ist das. Das ist von denen. Ja, ich bin ja mein... Also du bist bei Pernod Ricard. Nein, Diageo. Ah, Diageo, okay. Ja, Diageo. Ja. Okay, dann gibt es vielleicht drei, die sich den Markt teilen. Ja, Diageo ist ja Guinness auch. Und die haben halt viele Whisky-Distillerien. Und mittlerweile ist das... Und da, also das aufzuklären jetzt, bevor jetzt die Leute glauben, mir gehört der ganze Laden. Also ich habe da Aktien. Ich habe vor Jahren diese Aktien gekauft, weil ich mir gedacht habe, da hieß es schon mal, weiß ich nicht, das war so, vielleicht 5 oder 6 Jahre, da hieß es schon mal, oh, bald geht es hier alles down mit dem Aktienmarkt. Ich dachte, okay, wenn es Aktien schlecht geht, muss man Alkohol. Das ist immer das Alkohol gut. Weil die Leute sich dann auch betrinken wollen, dann steigen die Alkoholaktien. Und es war eine gute Idee, sage ich mal so. Okay. Also die Alkoholaktien, also die Diageo-Aktien haben sich gut entwickelt. Und von daher, ja. Ja, also Glenfarclas ist sozusagen aus einem kleinen Dorf an der Speyside, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Ballynadloch oder Lochloch oder so. Der macht halt ausschließlich seinen Whisky in Sherryfässern sozusagen. Und das gibt ihm, durch dieses Sherryfass gibt es denen wohl eine sehr, sehr milde Note. Und bei ihm ist es relativ einfach. Umso älter der Whisky, ich habe jetzt den 10-Jährigen, umso mehr Alkohol hat er. Das ist, kann ich mir ganz gut bemerken. Und der 10-Jährige, den wir jetzt auch hier haben, hat auch 40%. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr angenehmer und also fruchtiger Whisky. Und jetzt mache ich mal dieses schöne Whisky-Aufmachgeräusch von der Flasche. Achtung. Ach, sehr schön. Geil, oder? So, jetzt werde ich den mal hier mal einschenken. So, auf Gälisch heißt es Ballynadloch. Und die anglisierte Form ist eben Ballynadloch. Gib mal bitte deinen schottischen, englisch bitte das Scotchy. Das CH tatsächlich Loch gesprochen. So, bitteschön. Dankeschön. Schön. Kannst du erstmal dran riechen? Du musst mir das sagen, wie ich das richtig machen soll. Ich rieche. Schön. Ah, ist richtig. Also der Ich finde, bei dem fällt direkt auf, wenn du dran riechst, der riecht nicht so extrem alkoholisch. Du wirst sehen, ich habe welche dabei, die haben auch nur 40% oder nur 1% mehr. Da riechst du direkt so den Alkohol hochkommen. Also hier steht für Single Malt. Was heißt eigentlich Single Malt? Genau, Single Malt, ja. Gute Frage. Was ist das? Da habe ich mir gar keine Gedanken dazu gemacht. Also alles, die ich habe, sind Single Malt. warte mal, ich muss es mal ganz kurz mal ins Gedächtnis aufrufen, in der Hilfe der Wikipedia. Genau. Eigentlich müsste ich das wissen. Weißt du es gerade? Hast du schon? Nein, ich weiß es nicht. Ich frage dich. Ich wollte hier was lernen. Nicht vorher alles nachschlagen. Genau. Ein Single Malt. Was zeichnet einen Single Malt aus? Ich vermute, dass es eine Malzsorte ist. Eine Malzsorte ist. Keine Mischung. Aber du wirst uns das gleich autoritativ aus der Wikipedia. Genau. Es gibt zwei Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Genau. Also es darf kein Verschnitt aus verschiedenen Whisky-Sorten sein und es muss, wie gesagt, aus ausschließlich gemalzte Gerste sein. Mhm. Genau, so war es das nämlich, genau. Ja, genau. Das ist so der... Also. Zum Wohl. Zum Wohl. Was sagst du? Ja, sehr milder Geschmack. Ist also wirklich ein sehr, sehr milder. Ich finde, bei ihm schmeckt man definitiv vorne raus Vanille. Mhm. Also ich finde, es ist, finde ich, vor allem, man merkt auch beim Abgang, der ist extrem lang. Also du merkst so richtig, wie der hinten runterrutscht. Du merkst, wie warm das auf einmal auch dir so in dieser Gegend wird. Mhm. Aber es ist nicht kratzend. Ich finde, es ist sehr, sehr weich, was da kommt. Und auch wenn du jetzt so mal 10, 15 Sekunden im Mund hattest und er ist runtergegangen, ist nach wie vor der Geschmack präsent. Und wie gesagt, ich finde, diese Vanille ist auch so eine gewisse Süße, hat dieser Whisky. Mhm. Ja. Und von der Farbe her im Glas relativ hell, in der Flasche gar nicht mehr. Genau, das liegt aber auch, glaube ich, ein Stück weit daran, weil dieses Etikett innen drin, das Etikett ist so leicht gelblich und innen drin ist es auch so leicht gelblich, darum kriegt dieser Whisky, du siehst, wenn ich jetzt ein bisschen nach oben tue, ist er heller. Ja, auch im Glas. Ich glaube, es hat einen bestimmten Grund, weil ich glaube, viele sehen es auch als Qualitätsurteil, wenn ein Whisky relativ dunkel gebrannt ist. Aber diese dunkle Farbe kommt doch von Zuckercouleur. Was? Ich dachte. Quatsch. Du bist auch so ein Zuckerkolleur. Und du siehst also, wenn ich ihn von in den Hals so rumdreht, dass er dann doch sehr, sehr, sehr, sehr hell ist. Du mit deinem Zuckerkolleur. Also für den. Ja. Die Farbe des Whiskys wird durch den Zusatz von Zuckercouleur bestimmt. Nur in wenigen Ländern, darunter Deutschland und Dänemark, muss dies auf dem Etikett angegeben werden. Zuckercouleur-freie Whiskys sind bisher noch ein Nischenprodukt, da diese von den meisten Konsumenten als zu hellfarbig empfunden werden. So viel. Also jetzt bin ich ein bisschen geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Quelle Wikipedia, also Artikel Single Malt Whisky. Okay, hast du den da schon? Ich muss den mal verlinken. Ja. Ernsthaft? Ich dachte, ja. Zuckercouleur. Jetzt müssen wir noch erklären, was Zuckercouleur ist. Warum man das eigentlich nicht zu sich nehmen will. Ja, mach mal. Ja, Zuckercouleur ist halt eine Zucker, also eine schwarze Lebensmittelfarbe. Mhm. Und die entsteht durch Karamellisierung. Also man verbrennt sozusagen den Zucker und dadurch entsteht. Steht so ein Produkt, was eben süß ist und dunkel ist. Und das nimmt man zum Färben. Mhm. Und ist, ja. Krebserregend, weil klar durch die Verbrennung von Zucker. Ja, genau. Wird für Getränke wie Malzbier, Whisky, Alkopops, Rum, Limonaden wie Ginger Ale und Cola, sowie für Marmeladenwurst, Fertigsoßen, Essig und Süßwaren verwendet. Mhm. Genau. Gelten als gesundheitlich unbedenklich. Es gilt eine erlaubte Tagesdosis von 300 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Mhm. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass die... In hohen Konzentrationen kann es Krämpfe auslösen und so. Also mit der Unbedenklichkeit ist... ist auch beschränkt. Mhm. Ja. Da ist dann möglicherweise auch noch was anderes mit drin, was dann wirklich problematisch ist. Furan. Wenn wir schon bei den Was noch einfällt, vielleicht zu den Whisky-Geschichten, wie beschreibt man eigentlich Whisky-Geschmäcke? Da gibt es immer so 4 Kategorien. Mhm. Die Kategorie Nosing, also klar, wie riecht er? Ja. 3, Entschuldigung. Dann Tasting, wie schmeckt er? Ja. Und wie ist das Finish? Ja. Das sind die 3 Kategorien, die, die beschrieben werden, sozusagen. Ja. Und ja, der Geruch ist mild, leicht, also was Süßliches. Ja, ich würde auch sagen. Also süßlich. Ja, und also in Vanille. Der Tat, Vanille ist aber auch der Geschmack beim Tasting. Merkt man den Vanillegeschmack. Mhm. Also wirklich sehr mild, der brennt auch gar nicht so beim Abgang. Nee, das ist so einer, den man wahrscheinlich so wegtrinken kann. Das ist so ein, ich mag auch nicht, wenn dann du... Sache, muss ich gleich mal in meine Liste aufnehmen hier. Ich mag es auch nicht so, wenn du so einen Whisky hast, wo du dann trinkst und denkst, oh, jetzt zerreißt dir sozusagen die Kehle, ja, weil der dann so extrem kratzig, beißend ist. Viele mögen es ja. Wie gesagt, ich bin dann eher der Thema. Man kann den dann ja auch verdünnen. Genau, du kannst Whisky dann natürlich auch ein bisschen verdünnen. Normalerweise macht man es bei den um die 40-prozentigen nicht. Mhm. Wenn sie dann eine höhere Stärke haben, so ab 50, 60, tust du die auf jeden Fall runterregulieren. Also was ich ganz nett finde, also ich bin ja jetzt nicht so der Whisky-Trinker, aber was ich ganz, ganz nett finde, ist tatsächlich on the rocks, weil das Eis ja allmählich erschmilzt und dann verändert das die ganze Zeit den Geschmack. Ja. Und das finde ich eigentlich so interessant, weil es jedes Mal dann wieder anders schmeckt bei jedem Schluck. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Vor allen Dingen hat man am Anfang auch tatsächlich das volle Geschmackserlebnis, weil das Eis noch nicht gelöst ist. Und dann löst sich das Eis allmählich. Und dann gibt es halt nochmal so andere Geschmacksnuancen. Ist, finde ich eigentlich ganz interessant, obwohl natürlich die echten Whisky-Trinker die Nase wahrscheinlich rümpfen. Ja, das ist halt, glaube ich, auch so, so eine Thematik. Bei den irischen und schottischen Whisky-Trinkern würden sie dir die Nase rümpfen. Und die amerikanischen, da ist es völlig normal, dass du, da bestellst du Whisky on the rocks. Liegt ja auch daran, dass da nicht der Whisky oder Großteil der Whisky nicht aus Gerste gemacht ist, sondern aus Mais. Mhm. Na gut, aber Single Malt ist Gerste. Genau, ist Gerste. Darum, ja, und da kriegst du halt, ist es völlig normal, dass du einen Whisky, Whisky on the Rocks kriegst. Ist in Deutschland, glaube ich, oder so allgemein hier in Europa für Single Malts oder für schottische oder irische Whiskys, glaube ich, eher unüblich, dass du das machst. Ja. Ja. Ja, aber ein sehr schöner, wirklich, wirklich gut. Und der ist auch gar nicht so teuer und das ist so für einen, finde ich, einen super dann Whisky. Dann kann ich den Rest ja entsorgen. Ja, ja, es ist einfach nur wegen meiner Gesundheit. Genau, wir haben ja, wie gesagt, wir... Aber trotzdem schöner Whisky, muss ich wirklich sagen. Muss ich mir direkt merken. Also ich habe ja eine Whisky-App, halt noch nicht weg, ich muss den gleich noch fotografisch festhalten und in meine Whisky-App eintragen. Mhm. Also ich habe eine Whisky-App mir zugelegt, aber eine, die nicht so wie diese Wein-Apps auch eine Datenbank dahinter hat, sondern das ist eigentlich nur so ein, im Grunde ist das halt ein konventionalisiertes Spreadsheet. Also ich kann da meine Sachen eintragen, bewerten und ich kann es auch sharen. Wie heißt und, die App? Die App heißt, Moment, muss ich mal rausgehen, wie heißt sie noch gleich? Whisky Log. Whisky Log? Whisky Log. L-O-G, wie Login. Whisky Log, ich tue gleich mal den Link mal in die Shownotes. Also es ist jetzt mehr sowas für mich, ist, wenn man da keine Credentials eingibt, bleibt das auch alles schön auf dem Gerät, also datensparsam, wie ich das ja mag. Man kann aber auch sich da einen Account anlegen, dann wird es halt gebackupt auf dem Server von der App und dann kann man es auch leichter teilen, dann kann ich halt anderen Leuten sagen, hier, das habe ich, muss ich aber nicht, ich kann also zum Beispiel, wenn ich teilen will, das auch über Twitter machen und muss da nichts hochladen. Also das fand ich irgendwie sympathisch, außerdem war die kostenlos oder weiß ich nicht mehr oder kostete so wenig, dass ich nicht gezögert habe. Also 99 Cent ist bei mir ja wie kostenlos. Das ist ja mehr so eine Aufmerksamkeit. Ich weiß es nicht mehr. Sie war jedenfalls, ich habe sie mir einfach mal geklickt und habe dann da mal die Whiskys eingetragen, die ich trinke. Steht noch nicht viel drin. Aber ja, da hat man dann einen Überblick, kann man auch bewerten für sich. Und wenn es da mal hart auf hart kommt, weiß man, ja, das ist gut, das ist nicht gut. So. Ich sehe, was ich jetzt nicht gemacht habe, ist, muss ich gleich nachholen. Ich muss jetzt mal in die Shownotes mal reinschreiben, welchen Whisky wir eigentlich gerade getrunken haben. Das ist, glaube ich, für unsere Zuschauer ganz, also ja, das ist der Glenfarclas. Im Nachhinein natürlich auch. Ist jetzt der 10 Jahre Glenfarclas gewesen. Mhm. Mit, wie gesagt, 40% Volumen Alkohol. 10 Jahre. Ich habe jetzt auch mal gleich die Homepage verlinkt, also vom Hersteller sozusagen direkt. Da merkt man auch so ein bisschen, man merkt so die Destillerien, die gutes Marketing betreiben und schlechtes Marketing auch immer vor Ort ist. Ich kann mich da an eine Szene erinnern, da waren wir, glaube ich, bei Glenlivet oder so. Glenlivet? Ja, war Glenlivet, glaube ich, also auch der größeren. Und dann kommst du in dieses, die haben dann erstmal ein Besuchercenter. Da kommst du erstmal rein, wenn du halt so eine Tour machen willst. Und dann aus diesem Besuchercenter kommst du erstmal in einen Kinosaal rein. Und dann spielen die da so einen 15 Minuten Propagandafilm ab, wo halt dann ganz dramatisch gemacht wurde, wie der Vater das Haus gebaut hat, wo er dann in den Whisky gebrannt ist. Und dann das Haus wurde durch die ganzen Kriege niedergerissen und er baute dann wieder aus den niedergerissenen Steinen das wieder erneut und so. Und dann übergibt es an seine Söhne und er ist total dramatisch gemacht, wie so Szenen aus Braveheart. Und dann fühlen sie sich halt sozusagen durch durch die Distillerie. Also ist echt irgendwie großes Marketing Bam Bam für das, was sie da machen. Das ist halt genauso ähnlich wie bei den Winzern, weißt du, da gibt es halt so ehrlich, unehrliche und Menschen, die halt machen halt gutes Marketing und manche nicht. Und da gibt es halt die einen und die anderen. Ja. Also ich habe das jetzt hier mal eingegeben. Ja. Dann möchte er von mir gerne Nose, Taste, Finish und Body haben. Da habe ich ihm jetzt, weil er mir gerade vom olfaktorischen, also vom Geruch her gut gefallen hat, habe ich ihm jetzt mal 15 für, also man kann für jedes 25 geben. Insgesamt gibt es dann ein Rating von 100. Also Nose habe ich jetzt mal 15 gegeben, Taste 10, Finish 9 und Body 8. Jetzt mal so gemacht, ich habe ja auch keine Ahnung. Und dann kann man noch Notizen dazu machen, kann man noch, achso, das muss noch 10 Jahre eingeben. Ich lege hier 8 Jahre als Default vor. 10 Jahre und Alkohol kann man auch noch eingeben. 40% hat er. 40%. Ach, das ist halt sogar schon hier drin. Ne? Das ist ja gut. Und dann kann man auch die Region angeben, Typ und Cask und noch Notizen zu allem. Aber es ist jetzt, ich könnte ja mal bei Taste Vanilla eingeben. Vanilla. So. Ich mache immer die Einträge, wenn ich schon auf Englisch gefragt werde, mache ich sie auch auf Englisch. So, save. Ja, und jetzt ist der bei mir drin und sogar mit Foto. Ja, wunderbar. Schön. Gesamtwertung 42. Von 100? Von 100. Zufall mit der 42. Zufall, ja. Also ich finde es ein solider jeden Tag Whisky, den man gut trinken kann. Wie gesagt, ist jetzt kein super teurer, aber ich trinke den wirklich sehr, sehr gerne. Und ist so mein Whisky, den ich sehr, sehr gerne zu mir nehme. So, bist du bereit für den nächsten Whisky? Sicher. Jetzt gehen wir weiter. Wie gesagt, nach wie vor alles Speyside. Jetzt machen wir hier den nächsten. Auch wieder ein 10 Jahre alter. Und zwar aus der, aus dem Dorf. Ich würde es aussprechen mit Penkaitland. Ist halt östlich von Edinburgh. Edinburgh, wie ist der Scotus sagen würde, Scotsman. Sag, wie er heißt. Ja, Glenkinchie. Steht wahrscheinlich schon in unserer Liste. Ja, ich habe schon vorgearbeitet. Und der ist schon geöffnet, siehst du mal. Aha. Auch von der Flasche her, wenn du jetzt mal guckst, etwas dunkler wie der. Ja, ist etwas dunkler. Ist etwas dunkler. Ach, sieh mal an, der gehört ja zu Diageo. Genau. Und hier steht sogar drauf, mit Farbstoff Zuckercouleur. Auf der Flasche sehe ich gerade, siehst du? Und wird halt von der, sozusagen, von deinem, meiner Firma. Von deiner Firma sozusagen macht. Auf der Rückseite steht nämlich auch drauf, total genial, Vertrieb in Deutschland durch die Guinness UDV, Deutschland GmbH, in Europastraße 10 in, Achtung, 65385 Rüdesheim. Ah ja. Woher kennen wir Rüdesheim? Na, vom Wein. Nee, ja, vom Regio-Treffen. Ja, genau. Und da wird er sozusagen darüber vertrieben. Und genau, ich mache mal wieder das schöne Geräusch. Ist das jetzt ausspülen, das Glas? Ja, nimmst du ein bisschen hier Wasser und spülst es ein bisschen aus, ja. Und dann, ich habe das schon gemacht. So, zum Vergleich geht es jetzt hier weiter. Mhm. Auch so ein süßlicher. Ja. Ist sogar noch ein bisschen intensiver, finde ich. Gibst du mir mal die Flasche, dann mache ich mal, die kann ich jetzt zurückgeben. Dann werde ich es schon mal fotografisch festhalten für meine Datenbank. Genau, das ist sozusagen auch ein 10 Jahre Whisky. Ist ein Lowland Whisky sozusagen. Ist auch ein extrem frischer Whisky, wirst du gleich sehen im Geschmack her. Ist auch sehr einfach zu trinken. Und ja, ich würde ihn so ein bisschen beschreiben. Man merkt so, ich mag es ja nicht zu sagen, aber ein bisschen blumig und Zitrusfrüchte. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Und du wirst sehen, der wird. Ja, er hat ein bisschen was. Das stimmt. Jetzt, er hat was so, ja. Fruchtiges in der Art. Ja. Ja, und du wirst auch merken, dass der ist im Abgang nicht ganz so lang. Ich habe immer das Gefühl, der bleibt so in der Mitte des Rachens, bleibt erstummt, dieser Whisky-Geschmack. Mhm. Also der geht gut über den Rachen und dann im Hals bleibt er dann relativ, ja, neutralisiert er sich relativ schnell. Das heißt, der ist nicht ganz so lang wie der andere. Ich gebe der Nase erstmal 12, glaube ich. Das war besser als der andere, finde ich. Intensiver auf jeden Fall. Mhm. Was heißt besser, aber intensiver. So, jetzt gucken wir mal nach dem Geschmack. Ja. Weiß ich nicht. Weiß nicht? Ich wage es nicht zu sagen, aber schmeckt meiner Ansicht nach seifig. Seifig? Ja, so einen seifigen Geschmack. Ich weiß ja nicht, was für Seife du geleckt hast. Ja, aber ich finde, der Geschmack war der andere besser. Mhm. Also der ist nicht ganz so, also der Geschmack ist nicht so lang vorhalten wie der andere. Ja, das kommt auch. Das Finish ist auch schlecht. Mhm. Das ist veräppt. Ja. Ja, relativ schnell, ja. Ja. Ja, gut. Muss man. Ja, ist ja okay. Also darum sind wir ja. Wir probieren ja verschiedene Sachen hier aus. Auch wenn das sozusagen von meiner Firma ist, muss ich jetzt die Konkurrenz mal loben. Genau. Der ist nicht schlecht. Ich beklage mich hier auf hohem Niveau. Das ist auch ein Riech-Whisky, weil wirklich, also. Das Aroma ist wirklich, also vom Geruch her, okay, wie man beim Wein sagt, das ist wirklich intensiver als bei dem anderen und damit eigentlich schöner. Aber irgendwie finde ich, dann hält er das nicht. Nee, also der ist nicht so lang wie der andere. Das ist wirklich, wirklich schon ein Unterschied. Mhm. Mal wieder zwischendurch ausspülen. Ja, müssen wir auch mal die Flasche geben, dann aus dem Glas umzuschütten, das ist schlecht. Da tropfe ich nämlich daneben und das ist hier bei den vielen Geräten auf dem Tisch. Auch problematisch. Ja. Dann machen wir weiter im Text. Machen wir weiter. So, jetzt haben wir was machen wir als nächstes? Was möchtest du denn als nächstes haben? Jetzt bist du dran. Ja, ich kenne mich ja gar nicht aus. Mach dir nichts. Du kannst trotzdem sagen, greifst du zu und dann. Dann nehmen wir doch mal hier den direkt, der mir vor mir steht, den du für so stark hielst, der aber auch nur 43 hat. Dann ist es nicht der, dann ist es okay. Diesen. Dalphini. Dalphini. Dalphini. Dalphini, genau. Dalphini. 15 Jahre. Mhm. Einfach nur, weil der jetzt immer so vor mir steht. Den Talisker, den du da auch hast, den kenne ich ja schon. Ja. Wenn ich da nicht so scharf drauf. Der ist auch gut. Das ist ein 15 Jahre alter Delphany. Ja, du schreibst das rein? Genau, ich mache das gleich mal hier rein. Also auch hier, warte mal, wie wird denn das richtig geschrieben? Das ist ja mit A, Delphany, genau. Ja, ist der 15 Jahre alte Delphany. Also auch wieder Single Malt, gut, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Was war das Geräusch? Ah, super, oder? Das Geräusch, finde ich einfach klasse. Delphany wird, kommt aus, liegt in der Nähe von Inverness. Mhm. Ist, ja, Inverness ist, für was kennt man Inverness? Inverness, genau, Loch Ness? Loch Ness, genau. Das Ungeheuer. Genau, das Ungeheuer von Loch Ness. Delphany gehört übrigens auch zu Diageo. Genau, ist Highland Whisky. Und du siehst auch von der Farbe nochmal ein Stückchen dunkler als die anderen, die wir jetzt getrunken haben. Das ist ein 15 Jahre alter. Ja gut, ich habe jetzt wenig im Glas. Ja. Wirkt da nicht so. Aber du siehst ja in der Flasche auch. Die Flasche ist sehr, sehr bauchig. Gell? Und das ist auch eine Literflasche. Die habe ich, glaube ich, irgendwann mal auf dem Flughafen oder so mal gekauft. Und ist, warte mal, schreiben die irgendwelche Spitze ist drauf? Ne, schreiben sie nichts drauf. So, jetzt riechen wir mal erstmal dran. Ich finde, der riecht schon bedeutend alkoholischer. Ja, das stimmt. Und dementsprechend. Also im Vergleich, wie riecht der alkoholisch, während die anderen das nicht tun? Ja, der hat 43%, also ist wirklich nicht so viel mehr. Nö, der andere hat, glaube ich, auch 43. Genau. Genau. Also alle meine Whiskys sind so ein bisschen leichter, süßer auf jeden Fall. Ich finde, der riecht auf jeden Fall etwas rauchiger. Man merkt so ein bisschen, der ist so ein bisschen auch beim Geschmack. Genau, und das ist einer, der ist extrem lang im Abgang. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ja. Das stimmt. Kannst du die Flasche nochmal rübergeben? Ja, selbstverständlich. Noch nicht fotografiert. Ja, und das ist auch eine relativ große Destillerie. Genau, wie gesagt, wer sich sozusagen Loch Ness angucken möchte, dann bietet sich das an, da einfach mal vorbeizufahren. Und ja, nette Destillerie, wirklich finde ich auch ein guter, machen einen guten Whisky. Sind auch nicht ganz so überzogen von der Aufmachung her, wie jetzt, wie gesagt. Ja, ich glaube, das war jetzt auch der beste, den wir hatten soweit. Ja, klar. Also es ist ja Geschmackssache. Ja, aber im Vergleich, also fand ich, das ist wirklich, der hat auch einen guten Geschmack. Mhm. Also das ist wirklich brauchbar. Mhm. Ich, der ist eben noch nicht so richtig rauchig, wie manche Leute ja mögen. Mhm. Aber er hat schon so diesen Whisky-Charakter so ein bisschen. Mhm. Was ist für dich denn dieser typische Whisky-Charakter? Naja, dass es halt doch so ein bisschen halt in die Rauchrichtung geht. Also torfig wollen sie es ja nicht rauchig. Aber es geht halt so ein bisschen in so eine Richtung. Und das ist das, aber eben dezent. Mhm. Und das ist eigentlich das Gute. Deshalb, aber der also ist auch, finde ich, wieder auch dieses Rest bisschen süßliche. Also man merkt zum Anfang, der ist sehr süßlich. Mhm. Ja. Ah, der Wikipedia ist dann auch, dass die Wasserquelle erwähnt. Von dem Whisky? Herkommt ja das Wasser. Okay. Alt-Ans-Luje Murm. Naja. Nicht schlecht. Classic Malls von United Distillers. Also United Distillers ist diese Vereinigung der Distiller, die dann später von Diageo gekauft worden ist. Und Diageo hat das, glaube ich, erst von Guinness gekauft worden und dann ist Guinness von Diageo geschluckt worden. Ja. Ist, finde ich auch, wie gesagt, ist halt so ein, ist eine der meistverkauftesten meistverkauften Whisky-Sorten. Produktionsvolumen 1,3 Millionen Liter. Ja, genau. Das ist also schon so die Massenabfüllung. Klar, es ist okay, wie gesagt, es ist ein solider Whisky, auch Preis-Leistung passt da. Das ist echt okay. Also klar, ist halt dadurch, dass halt so. Boah, das muss ja riesig sein. Maisbottich mit 6,8 Tonnen aus Edelstahl und 6 Gärbottiche, je 34.000 Liter, wovon 5 aus sibirischer Lärche und einer aus Oregon-Kiefer, Douglasie, besteht. Mhm. Boah. Interessant. Ja. Wie gesagt, die haben halt ein großes Besucherzentrum, aber es ist nicht ganz so auf shiny gemacht wie halt andere. Genau. Was kostet denn so ein Whisky? Ich habe gar keine Ahnung. Also ich glaube, die, was wir jetzt getrunken haben, kosten so für den Dreiviertel Liter, zahlt es so zwischen 30 und 35 Euro. Hm. Ja, das geht. Das ist echt okay. Das geht ja noch. Das geht definitiv noch. Das ist jetzt, wie gesagt, das sind so Whiskys, die man so mal trinken kann. Ich habe auch ein, zwei, drei teure Whiskys. Mhm. Den einen habe ich auch geschenkt bekommen, weil ich mir, glaube ich, nie selbst gekauft hätte. Aber ja, das ist, trinke das mal ganz gerne zwischendrin mal so als Alternative. Ich bin auch eher so ein Whisky-Trinker im Herbst, Winter. Mhm. So, es gibt ja auch so klassische Sommerwhiskys, also eigentlich das, was wir trinken, sind eigentlich diese fruchtigen Sommerwhiskys. Aber ich mag das eher so mal im Winter. Ja. Wenn mir so kalt ist, dann denke ich mir, kann man sich vorstellen. So ein schöner Whisky mal. Oder auch so mal halt, wenn es halt irgendwie in Gesellschaft sich anbietet, trinke ich mal ganz gerne ein. Ist auch ein Getränk, was ich jetzt nicht den ganzen Abend trinken kann. Das ist halt so mal für zwischendrin mal ganz nett. Ja. Aber es gibt ja so Leute, die können dann irgendwie, die ziehen da am Abend da eine Flasche genau sechs mal 4 Cl da irgendwie runter. Wo ich mir denke, so, okay, das ist dann nicht für mich. Das ist zu viel. Ja. Naja, jedenfalls schon, also das ist schon eine ganz interessante Sorte. Aber wir werden ja vielleicht auch noch interessantere nehmen. Kann ich mal zwischendurch erzählen, du hast ja nicht dabei. Ich habe mal einen 24-jährigen Bowmore gekauft. Ah, ja. Die Kiste steht noch bei mir, hast du vielleicht gesehen? Ja. Und das war auch ein besonderes Erlebnis. Das war nämlich auf Helgoland. Ich war ja mal kurzzeitig beschäftigt in Bremen. Und als Bremer Beamter habe ich mir gedacht, muss man mal nach Helgoland. Naja gut, man muss halt mal nach Helgoland. Ich bin da mit einem Bremer Freund nach Helgoland. Mhm. Und dieser Bremer ist halt, wie die Bremer so sind. Ne? Das liegt denen irgendwie im Blut. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich gebürtiger Bremer ist, aber der hatte sich da also akklimatisiert. Die Bremer sind ja Kaufleute, man sagt ja Pfeffersäcke, ne? Und das ist ihm, das war ihm richtig ins Blut übergegangen. Und dann meinte er, als wir übersetzten nach Helgoland, meinte er, ich muss da Whisky kaufen. Okay. Und dann meinte er, kauf du doch auch einen Whisky. Denn wenn wir zwei Flaschen kaufen, kriegen wir noch einen besseren Preis. Aha. So ich vielleicht 10 kaufen können? Ja, genau. Ich bin auch scherzweise vorgeschlagen. Ja, kannst du ja nicht, weil es ja zollfrei ist und darfst nur immer pro Nase eine Flasche, glaube ich. Okay. Oder anderthalb Flaschen, irgendwie sowas. Ist jedenfalls beschränkt. Wir hatten zu viel am Ende. Wir mussten also mit roten Ohren an den Zollbeamten vorbei. Okay. Und das ist inzwischen verjährt. Wir hatten, glaube ich, jeder dann zwei Flaschen. Ich weiß nicht, er wollte nämlich noch andere Sachen. Also wir hatten viel. Jedenfalls wollte er unbedingt einen Bowmore haben und einen 24-jährigen Bowmore. Und dann sind wir da, also dieses Helgoland besteht ja nur aus Läden, die halt die Sachen verkaufen. Ja. Eben Alkoholiker wegen der, Steuern. Und dann sind wir halt da von einem Schnapsladen zum nächsten und haben jeweils immer verhandelt. Und bei dem, wo wir letztlich gekauft haben, also da hat er wirklich so knallhart verhandelt, es war kalt eigentlich, ne? Sowieso, es war eine Sonneninsel, aber es war irgendwie im Frühjahr, ich weiß nicht mehr. Es war also kalt. Aber dem Verkäufer standen die Schweißperlen auf der Stirn. Mhm. Oh, der hatte jetzt gemerkt, oh, er kann zwei Flaschen von diesem super teuren Ladenhüter loswerden. Ja. Und das war irgendwie, der Startpreis war irgendwie 240 Euro, glaube ich. Euro? Ich glaube Euro, das war schon Euro, das war schon zu Euro-Zeiten. Und wir haben es runtergehandelt auf, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, wir haben, glaube ich, pro Flasche dann ich bin nicht ganz sicher, es war knapp unter 100 Euro pro Flasche. Ich glaube 89 Euro pro Flasche bezahlt. Ja, und dann habe ich gedacht, na, ob das ein Schnäppchen war, weiß ich nicht. Jedenfalls zurück nach Berlin bin ich hier erstmal zum KDW gestiefelt. Und habe dann den Fachverkäufer gefragt, ob er denn einen Boma hatte. Hatte er irgendwie 18 Jahre. Ich sage, ja, ich möchte gerne 24-Jährigen. Oh, hat er nicht da? Ja, könnt ihr mal besorgen. Dann sage ich, was kostet denn? Ja, müsst ihr herausfinden. Ich könnte ihn mit Telefonnummer da lassen, er würde sich sofort melden. Ja, dann bin ich vom KDW nach Hause, ist ja nicht weit. Und war zu Hause, hatte ich schon auf dem Anruf beantwortet die Antwort. Kann er besorgen, kann er innerhalb von 3 Tagen besorgen und er möchte von mir dafür 330 Euro haben. Oh, ja, da hat sich, glaube ich, da die Frage übrig. Da habe ich mir gedacht, da kann ich öfter nach Helgoland fahren, was ich ja nicht gemacht habe, aber im Grunde ist es ein guter Deal. No? Und das ist, wenn du halt, sagen wir mal, 2 Flaschen mitnimmst und diese 2 Flaschen dann anschließend verkaufst, und mehr als 2 Flaschen geht nicht, weil du dann natürlich im Zoll ausfällst, wenn du da großes Gepäck hast, dann fragen die natürlich, was haben sie da? Aber wenn du 2 Flaschen kaufst, die einführst und beide verkaufst, dann hast du da einen guten Schnitt gemacht. Also ich will jetzt niemanden anstiften dazu, das zu tun. Das ist wahrscheinlich nicht mal verboten. Nee, ist eigentlich nicht verboten. Ja, die dürfen ja das steuerfrei verkaufen. Ja, aber die Frage. Okay. Darfst nur nicht so viel mitnehmen. Genau, ja. Also ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, 2 Flaschen darf man mitnehmen. Bin nicht sicher. Also da müsste ich jetzt nachgucken. Und jedenfalls, es wird sich schon bei 1 Flasche lohnen. Du siehst ja den Unterschied. Ja, das ist klar. Ja, und dann hatte ich diesen Boomer und der hat mir wirklich auch geschmeckt und der war schnell weg. So, dass das manchmal so ist. Ja, gut, aber wir können weitermachen. Guck grad, bla bla, wo du damals Spitznamen Fuselfelsen, Touristen, genau, weil die Touristen Fuselfelsen, weil die Touristen dort alkoholische Getränke zollfrei in großen Mengen kaufen konnten. Und ja, die Frage ist ja, natürlich war ein großes Luxus, bla bla. Fuselfelsen. Der Fuselfelsen. Ja, ich bin da gewesen, weil ich eben einfach mal nach Helgoland wollte. Und dieser Freund von mir, der ist nun auch Germanist und ich glaube auch Literaturwissenschaftler und wollte dann natürlich auch, weil das natürlich hier noch ein Felsen ist, wo halt Hoffmann von Fallers Leben da die das Lied der Deutschen und andere romantische Gedichte gedichtet hat und übrigens auch Heisenberg, ja, hat dort seine Doktorarbeit verfasst. Der ist dann extra ins Exil gegangen, damit er mehr Zeit hat. Und das ist auch ein Gedenkstein. Ich war auch einmal auf Helgoland, aber auch schon etliche Jahre her und habe mir da diesen Bunker angeguckt, weiß ich noch. Den habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe den üblichen Marsch gemacht. Man muss da ja einmal, ist so ein Rundweg, den hat man irgendwie in 10 Minuten abgelaufen. So, und dann geht's zum Fusel. Genau, und dann die lange Anna und ja, genau. Ja, das, was gibt's denn noch so? Noch so ein lange Anna, Leuchttürme und der Bunker. Was fällt mir noch so ein? Das kann ich nicht. Ach, Ewigkeiten. Vielleicht müssen wir mal wiederholen. Vielleicht lohnt sich nochmal ein Ausflug auf die Fuselinsel. Ja, sehr schön, weil also man fährt ja mit so einem Hochseeschiff hin, dann dahin mit so einem richtigen Hochseeschiff fahren und dann muss man ja ausbooten dort. Genau. Wird also in so kleine Beiboote ja. Runtergelassen. Ja. Ja, ja. Also das ist schon ein bisschen auch mit Abenteuer verbunden. Bei entsprechendem Seegang. Und ja, und dann ist man auf der Insel, zurück geht's auch wieder mit den Booten. Und wir hatten zurück dann so ein Hovercraft. Okay. Die Rückfahrt ging also ganz schnell, dafür konnte man nichts sehen. Auf jeden Fall ist es natürlich schöner, weil du halt viel Zeit hast. Aber wir mussten halt um 7 Uhr los und waren erst um 12 Uhr auf der Insel. Ja, okay. Und zurück ging es halt dann wirklich ganz, ganz schnell. Also was auch eine Erfahrung war. Also ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn man beides macht. Normalerweise kann man nicht beides machen, wenn man sich, also weiß ich, wie es jetzt ist, aber damals, wenn man sich einmal festgelegt hatte, dann war man auf der einen oder anderen das eine oder andere Schiff festgelegt. Aber bei uns war es irgendwie Zufall. Es war, glaube ich, wir hatten, glaube ich, die normale Überfahrt bezahlt und dann gab es aber, weil irgendwie, weiß ich nicht, zu wenig Fahrgäste waren oder was, fuhr zum Schluss nur noch das Hovercraft. Okay. Was wir eigentlich nicht wollten, weil wir halt ein bisschen die Seeluft auch genießen wollten und die Atmosphäre auf dem Schiff und so. Aber ja, war auch eine gute Erfahrung. Der Fuselfelsen. Und, achso, Beaumont kommt natürlich von der... Von Islay. Islay. Genau. Diese Insel, wo ja ganz viele Whisky-Brennereien... Genau. Ist, glaube ich, die höchste Dichte ist es da sogar. Ja. An Whisky-Brennereien. Weil gut, die Insel ist ja nicht groß. Und, auch ein Fuselfelsen. Genau, da gibt's in der Art 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 irgendwie. Eile, heißt sie. Ja. Eile, ich wusste doch, die erste Islay. Eile. Genau, richtig. Ja. Und genau, da gibt es halt eine relativ hohe Dichte an. An 8 Brennereien, genau, gibt es da irgendwie. Mhm. Ja. So, du darfst gerne mal die nächste Flasche mal. Aufmachen, was auch immer du möchtest. Ja, also. Ja, wollen wir denn vielleicht mal von diesen Probierdingern, denn ich denke, danach bin ich schon fast fertig. Okay. Dass wir, also dann habe ich wahrscheinlich genug, aber dass wir mal so einen Vergleich machen können mit verschiedenen Jahrgängen. Ja. Und du hast ja hier Glenlivet in gleich mehreren. Also ich überlasse das mal dir. Genau, ich habe hier, das sind so die Probierdinger, aber es sind, glaube ich, nur zwei Paar. Das ist einmal den 10er. Ja, den, nicht beide aufmachen. Den 15er und den 12er. Ja, kann man doch mal vergleichen. Hattest du nicht nur eine große Flasche? Doch, guck mal, die Glenlivet. Ah, ist auch eine 12er. Ist auch eine 12er. Wenn die schon offen ist, ich guck mal genau, richtig. Die kleinen zu. Genau, und dann machen wir das mal so. Geschlossen ist mal besser. Ein Glenlivet. Vielleicht kannst du mal was zu Glenlivet sagen. Ja, das kann ich gerne tun. Das ist wieder aus dem Ort, den wir schon hatten, oder aus der Nähe von Belinder Loch. Mhm. Und ja, ist eine historische Brennerei mit einem Gebäude, das halt tatsächlich denkmalgeschützt ist. Mhm. Sieht auch wirklich schön aus hier auf dem Foto. Also eine ganz alte. Die derzeitige wurde, naja, was heißt ganz alt? 1880. Die ist zwischendrin mal abgebrannt und so, was sie alle getan haben. Und ist also auch eine mit großem Output. Mhm. 10,5 Millionen Liter, also noch mehr als wir hatten. Und jetzt suche ich gerade, wem die gehört. Ach, Pernod Ricard. Pernod Ricard, genau. Das ist die andere große Alkoholfirma, bei der ich keine Aktien habe. Mhm. Aber die ich beobachte seit Jahren. Aber ich traue irgendwie, weißt du, die Franzosen, also ich habe nichts gegen Franzosen, aber ich weiß ja, wie es dazu geht. Die Franzosen, das ist ja, gibt es ja so eine Elite, die so zusammenhält in Politik und Wirtschaft. Und da sind enge Verknüpfungen. Und das ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht gleich von Korruption sprechen, aber ich weiß nicht, ob da wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Und deshalb, also wenn man dann am Ende dasteht und die Aktien sind nichts mehr wert, also ich scheue da das Risiko. Okay. Aber du siehst ja, wie man mit einem Pastis-Getränk die Welt, sozusagen der Alkoholwelt erobern kann. Mhm. Das fand ich ja auch total faszinierend, gell? Ja, wir haben ja doch im letzten Sommer das neue Kultgetränk erfunden. Stimmt, genau. Ja, Matis. Matis, genau. Matis, das ist Pastis mit Clubmate. Ja. Eisgekühlt. Oder auch eine andere Mate. Genau. Aber eisgekühlt, es passt sehr gut. Also es ist wirklich gut vom Geschmack her. Ja, das stimmt. Und ich finde, Pernod Ricard, also oder Pastis war halt jahrelang so ein alte Menschengetränk. Du hast Pastis auch noch verlinkt. Stimmt, genau. Ja. Und was kann ich noch sagen von Glenlivet? Wie gesagt, wieder Highlands. Speyside. Spay. Und Josie's Well ist die Wasserquelle, das ist mal ganz wichtig bei denen. Das ist auch so, die achten extrem auf Marketing. Das ist wirklich, wie soll ich sagen? Das ist echt, da kommst du rein, das ist wirklich so eine Massenabfertigung. Aber ist nett zu sehen. Ja. Du wirst auch wieder sehen. Ist ja eine riesige sowieso. Ja, ist riesig. Du wirst sehen, wie gesagt, ist jetzt den 12 Jahre alten, den wir trinken, im Vergleich gleich den 15 Jahre alten. Du wirst auch wieder sehen, ist auch wieder ein recht frischer Whisky. du wirst auch sehen, wieder sehr süß. Der wird auch wieder sehr lang sein. Also sehr, sehr. Ich habe dir die Flasche hier hingestellt. Guck mal, die steht ja vor dir. Ja. Ah. Und genau. Der wird in Bourbon-Fässer, wird er sozusagen. Ups, war ein bisschen zu viel. So. Reingemacht. Mhm. Und dadurch kriegt er halt seine seinen Geschmack ein Stück weit über diese Bourbon-Fässer. Und ach, jetzt wollen die plötzlich von mir die Full Version haben von dieser Whisky-App. Ich kann mal 5 Whiskys eintragen. Mhm. Und jetzt, deshalb kostet die nichts. Das war die 2,99. Nun muss ich in den sauren Apfel beißen. Jetzt habe ich damit angefangen. Das haben sie sich jetzt angefixt, ne? Mhm. Vielleicht sollte ich mal sagen, Bourbon ist ja eine amerikanische, die amerikanische Art des Whiskys sozusagen, mit der aus Mais hergestellt wird, und sozusagen die nutzen dann die Fässer, wo sozusagen der Whisky da drin gelagert hat, dann um dann den hier den, wie gesagt, entzulagern sozusagen. Und ja, dadurch kriegt er halt so einen, ja, ich finde schon einen sehr rauchigen Geschmack. Aber ist das der Name, das ist der nicht Cast Strength, das ist, nee, das ist der normale. Ja, und Bourbon ist halt typischerweise Eichenfass. Und das ist aber jetzt, wir sind doch beim schottischen Whisky, warum erzählst du jetzt was von Bourbon? Weil der im Bourbon Whisky fast gelagert wird. Ah, verstehe. Ja, darum. Das ist so ein, ja. Was ist das denn nur hier, 40%? 40? Der müsste 40% haben. Ja, steht dreimal da, warum, ach so, ja, okay. Okay. Ja, ist halt der bekannteste, einer der größten, und ja. Den kriegst du, glaube ich, mittlerweile echt in jedem Restaurant. Glaube ich, so in dem, da sind die, glaube ich, die meisten haben halt den, weil die haben wirklich einen sehr, sehr großen Output. Also ich finde, die Nase ist schwach. Ja, das stimmt. Also, der ist schwach auf der Nase. Der ist sehr schwach. Der ist schwach auf der Nase, aber lang im Abgang. Also ich finde, der Geschmack ist auch gut. Mhm. Und ich finde, im Abgang wird er auch immer wärmer. Du hast das Gefühl, der wird immer stärker zum Schluss. Wie heißen die Kriterien nochmal auf Deutsch? Nase? Also Aroma, Geschmack, Abgang. Aroma, Geschmack, Abgang. Hier gibt es ja noch Body. Was ist denn Body dann? Nose, Taste, Finish, Body. Ja, wissen wir nicht. Okay, also Finish ist lang. Doch, der ist eigentlich angenehm. Der Finish ist gut. Ich finde, der wird immer wärmer zum Schluss. Der geht immer tiefer und merkst du so, oh, es wird immer wärmer und wärmer. Also Geschmack ist gut und Finish ist gut. Ich verstehe jetzt mal einfach unter Body das Aussehen. Das ist zwar nicht wirklich Body, aber das andere habe ich ja schon, Geschmack habe ich ja schon bewertet. Ja. Und ja. So. So, jetzt können wir mal im Vergleich, im direkten Vergleich mal den, das war jetzt der 12 Jahre alte. Genau, bei dem 15 Jahre alten gibt es die Variante French Oak Reserve. Mhm. Warte mal, dann muss ich mal hier mal gucken. Ich weiß nicht, ob das der Standard ist oder ob es da immer hier, genau. French Oak Reserve ist es sozusagen, der 15 Jahre alte. Und du wirst sehen, der ist, also umso älter Whisky ist, umso rauer, finde ich, schmeckt der. Also so extremer, irgendwie. Ja, du wirst sehen, aus diesem Milden heraus kriegen wir jetzt eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ähm, weil der wird aus diesem Bourbonfässer dann umgelagert sozusagen in französische Eichenfässer. Mhm. Und also der wird praktisch immer so umgefüllt. Das sind jetzt 12 Jahre. Das sind jetzt der, also jetzt haben wir 12 Jahre, jetzt kriegt man den 15 Jahre alten. Ach, jetzt haben wir den jetzt in 15 Jahren. Ja, jetzt kommt der 15, ja. Okay. Ja, dann gib mir mal. Du wirst sehen, der wird auch nicht ganz so lange im Abgang sein. Danke, danke. Ist so viel. Aber deutlich dunkler in der Farbe. Deutlich dunkler in der Farbe, ja. Eigentlich auch eine schöne Farbe. Also wenn es jetzt nicht nur Zuckercouleur ist, ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne Farbe. So richtig. Zuckercouleur, ja. Zur einheitlichen Farbgebung. Naja. Aber ich mache auch mal ein Foto von der kleinen Flasche, wenn du mir die mal gibst. Sehr süß. So, to go. Ja. Ja, ich finde, der riecht schon bedeutend bedeutend stärker. Das ist schon sehr, sehr intensiv. Ich musste mal den 12 Jahre alten verlinken, siehst du? Ich hab's vergessen. Also. Ja, also der ist schön. Also also von der Nase her hat der einen sehr schönen. Ja, wie kann man das beschreiben? Der hat auch was Frisches noch im Aroma. Also alkoholisch riecht er natürlich, aber er hat auch was Frisches. Jetzt mal der Geschmack. Sehr angenehm. So ein bisschen süßlich. Mhm. Aber im Umgang nicht ganz so lang. Mhm. Oh, ich finde es total furchtbar auf diesen Alkoholseiten. Du musst immer sagen, wie alt du bist und woher du kommst. Ja. Ja, ich will einfach hier nur das verlinken. Ja, also finde ich klasse. Also man merkt auch, ja, ich weiß nicht, ob man das merkt. Also, er hat so ein bisschen so einen parfümartigen Geschmack. Parfüm? Ja, ja. Also erinnert mich so ein bisschen so an so Lavendeltöne im Geschmack. Vielleicht ist es das Fass, keine Ahnung. Nimm mal noch einen Schluck, dann kannst du es vielleicht beurteilen. Oh, ich finde also erstmal krass, man merkt, dass es, obwohl der auch nur 40% hat, dass der viel, viel alkoholischer schmeckt als. Ja, das stimmt. Als der 12 Jahre alte. Aber der hat ja auch nur 40%. Auch nur 40%, ja. Das ist erstaunlich eigentlich. Mhm. Er wirkt deutlich alkoholischer. Ja. Wirklich. Und du siehst auch, der lässt auch relativ schnell nach. Also er hat nur so mittleren Abgang. Der andere hat echt lang durchgequält. Ja. Und also der Abgang. Aber trotzdem ist der Abgang angenehm. Es brennt gar nicht. Mhm. So, weil man immer denkt, ach ja. Doch fassig ist das. Das ist so ein Fassgeschmack, der da durchkommt. Jetzt dieser Eichenfass, der französischen Eiche, der da durchkommt. Mhm. Könnte sein. Keine Ahnung. Also. Ja, kann man trinken. Ja, es ist auch so ein Goodie. Pernod Ricard hat natürlich auch ein Cognac-Segment. Und dann kriegen wir natürlich die französischen Cognac-Fässer. Klar, natürlich. Und dann können wir das natürlich leicht austauschen. Oh, aber ich finde, trinkst du, merkst du so richtig, wow, der ist krass alkoholisch. Mhm, ja, also da merkt man wirklich den Alkohol sehr stark. Oh, das hat mich schon fast so in einen großen Schluck genommen, hat mich das fast schon geschüttelt, wo ich sage, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Obwohl es wirklich nur 40%, also steht ja 40% drauf, das ist ja das Erstaunliche. Ja, ja, ja. Das ist ja das Erstaunliche. Also man kann es sich immer nur schwer vorstellen, aber der schmeckt dass so richtig unterschiedlich so. Wirkt. Ja. Ja. Ja. Manche sagen, man schmeckt da ein bisschen Nüsse raus. Ich würde sagen, nö. Ja, nö. Nüsse würde ich auch nicht sagen. Hat man ja gewusst, letzte Folge war ja über Nüsse. Da hat man jetzt die Geschmacksnuancen rausgeholt, aber in dem Fall nicht. Ja. Ja, wir haben hier noch so eine schöne kleine Flasche. Ja, Jura, oder? Jura. Jura ist die Insel, oder? Genau, die Insel Jura. Wie spricht sich die denn richtig aus? Also ist dann sozusagen dann kein Spee Side Whisky. Ich glaube, die habe ich auch gratis dazu bekommen. Mhm. Die kleine Flasche da. Nee, genau. Isle of Na, ich würde sagen Jura. Jura? Jura. Jura. Mal sehen. Ja, Jura. Schottisch, Gälisch, Jura. Eine Insel der inneren Hebriden, da ist sie. Auf Skye war ich mal. Aber nicht dort. Das ist die einzige schottische Insel, die ich bereist habe. Da bin ich mit dem letzten Boot rübergefahren und dann gab es keinen Platz mehr in der Jugendherberge. Oh mein Gott, okay. Aber der Herbergsvater hat es dann angeboten, einfach im Essensraum auf dem Boden zu übernachten. Was ich dann auch gemacht habe, dann musste man halt früh aufstehen, weil die Ersten natürlich mit der ersten Fähre fahren wollten und dann da frühstücken wollten. Aber trotzdem sehr schön. Tolle Insel auch. Also, ja. Also, das, irgendwann mache ich das vielleicht nochmal, so eine Schottland-Tour. Ich halte mich wieder mal vertrauensvoll an dich als Reiseleiter. Die Reiseleitung, genau. Soll ich die mal aufmachen hier? Du darfst den gerne aufmachen, ja. So, wir schon davon gesprochen haben. Bitte schön. Ja, du wirst sehen, das ist jetzt eine ganz andere Art Whisky. Die hat 43%. Ja. Genau, lass mal sehen. Ach, Jura ist eigentlich altnordisch und bedeutet Hirschinsel. Interessant. Jetzt riecht er mal dran. Wie heißt dieser jetzt, den wir da hatten? Den, ich habe nur gesehen, Isle of Jura. Genau, der heißt auch einfach nur Jura. Der heißt, heißt nur so, genau. Jura. Dann müsste doch auch irgendwie. Nee, Jura, Single Malt Scotch Whisky, so heißt er. Ach so, ah, ja, anderer Eintrag in der Wikipedia. Ich bin natürlich bei Jura Schottland und Isle of Jura ist die Whiskybrennerei, genau. Da steht's. Oh, gehört Emperador International. Das ist eine ganz andere. 1810 schon gegründet. Ah. Die Frage ist, welchen Jura haben wir jetzt gerade? Das ist, glaube ich, der ganz einfache. Ich gucke gerade mal, aber ich finde den gerade nicht. Naja, ich kann das mal hier eingeben in meine App. Die gibt es im Prinzip immer, bei denen ist es immer das Jura-Logo. Und wir haben ja den mit diesem Kreuz drauf. Nee, das ist Anch. Das ist so ein Lebenssymbol aus Ägypten. Okay. Was macht da oben für einen Krach? Keine Ahnung, das ist Atmo. Atmo? Wie heißt das? Superstition, der ist es. Isle of Jura Superstition. Superstition, ja, genau. Unten drunter. Genau, das ist jetzt der Jura Superstition, genau, 43%. Also auch, das ist halt so ein Whisky, der wieder auch bei mir reinfällt, der ist wieder fruchtig, süß. Ja, es ist ein bisschen torfig, das ist auch, was ich halt nicht so mag. Weißt du, wie alt der ist? Steht das drauf? Nee, steht nicht drauf. Dann gebe ich mal 8 Jahre ein. Das ist immer das Default hier. So. Etwas du, also. Ja, man merkt es schon im Aroma. Ja, das ist schon ein bisschen. Also, wenn man dran riecht. Torfaroma. Ich finde so ein bisschen. Das ist der erste, den wir heute haben mit richtigem Torfaroma. Ja, ich finde, schmeckt auch so ein bisschen diese Schärfe des Ingwers raus. Ja. Bei uns oben drüber geklopft für so Weltmeister. Ja, also ich würde sagen, der Geschmack ist aber trotzdem interessant. Mhm. Das Finish ist sehr kurz wieder. Wieder sehr, sehr ganz kurz. Ganz seltsam. Ganz seltsam. Und von der Farbe her, ja, das ist eigentlich schon eher hell, würde ich sagen. Eher hell, genau, ja, ja. Ich kann mal verlinken, den Jura Superstitions. Was? Gerade rübergeben? Ja, Sekunde. Hast du? Achso, nee, du hast doch einen Deckel. Weg. Ich hab den Deckel, ich mach mal den Deckel wieder. Whiskys müssen ja nicht atmen, da kann man ja nicht mehr gleich wieder drauf. Genau. Die Jura-Webseite sagt halt so ein bisschen, dass man raussuchen, rausschmecken sollte. Zimt, Kaffee, Meersalz und Honig. Ja, Meersalz, das ist mir vorhin auch schon mal aufgefallen, dass es fast so was Salziges hat. Das könnte tatsächlich vom Meersalz kommen. Leicht getorft mit einer rauchigen Note. Und ja. Das Geile ist, darum beschreiben sie. Das stimmt. Also die Geschmacksgurus unter uns können Honig- und Piniennoten herausschmecken. da die Mischung aus getorften und ungetorften Destillat in einem ehemaligen Bourbonfässer zur Perfektion reift. Die besten und jungen, bis zu 21 Jahre gereiften Whiskys vereinigen sich in einer mysteriösen Flasche, sodass jeder Tropfen einen neuen Geschmack erlebt werden kann. Was heißt denn getorft? Getorft, das ist eine gute Frage, weil ich bin ja kein Fan von diesem Torf. Aber du bist der Whisky-Experte. Bin kein Experte, bin hier bin Trinker. Getorft. Was heißt denn eigentlich getorft? Wenig bis gar nicht getorft. Hier steht das auch überall in der Wikipedia, aber es gibt keinen Artikel dazu. Was ist getorft? Tja. Das ist natürlich jetzt schwierig. Siehst du, das ist einmal sind wir hier überfragt. Genau, aber es gibt ja bestimmt das Internet, was uns da sowas sagen kann, oder? Ja, aber unser Chat ist nicht gut besetzt. Ja. Da gibt es gerade keine Hilfe. Ja, das ist natürlich doof. Das ist nicht verlinkt. Das steht in der Wikipedia. Eher rund, also es geht in der Speyside Whiskys. In der Speyside hergestellte Whiskys sollen eine gemeinsame Charakteristik haben. Eher rund und fein, wenig bis gar nicht getorft. Ja, vielleicht ist es wirklich nur der Geschmack, der so beschrieben wird. Wenn Malt getorft werden soll, wird diese Stufe Torf in das Feuer gegeben. Hierbei werden Temperaturen unter 60 Grad gehalten, damit die eine rauchige Note entfalten können. Also es ist irgendwie... Ah, es wird halt tatsächlich so ähnlich wie Rauchbier, wo man halt die Gerste halt über so einem, also in Rauch hält, angeblich um die Haltbarkeit des Bieres zu erhöhen, dann ist, so wird das hier wahrscheinlich auch gemacht, genau, da wird halt Torf, wenn man das als Heizmittel dort ja hat, also Torf ersetzt ja das, was bei uns die Kohle ist, wird halt gefeuert und dann bekommt er halt so eine rauchige Note. Das ist richtig, weil es gibt ja drei Phasen des Melzens. Das einmal ist das Einweichen, ja, der erste, dann die Keimung und dann halt die Trocknung und dann wird man bestimmt, wenn man das halt heißer macht, sozusagen, kriegt man halt dieses, ist es eine Art Röstung? Kann man das so, so beschreiben? Ja, hier. Bei den mit Torf befeuerten Darren, Klin, durchzieht der Rauch das Grünmalz. Torf besteht aus verrotteten Moosen, Heidekraut und Riedgräsern, das ist sogar kein richtiges Torf, die über den Rauch Geschmacksstoffe an das frische Malz abgeben. Ah ja. Genau. Ja, jetzt wissen wir es. Ja, also im Prinzip wird das Verfahren wie bei der Trocknung halt, wie gesagt, dadurch wird halt dann dieser. Ja, aber eine schöne Note, also finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber eben ganz anders als die anderen, weil die Speyside eben das nicht haben. Genau. Du hast ja überwiegend Speyside, genau. Deshalb ist das sonst nicht. Genau. Ja, aus verrotteten Pflanzen, also der Torf, also nee, wie ist denn das? Mittelstark getorft. Das wird irgendwie in ppm gemessen. Was ist denn das? Keine Ahnung. Tja, weiß ich nicht. Das sehe ich hier nur anhand des Phenolgehaltes im Rauch. Kann kontrolliert werden, wie stark das Malz beim Darren getorft wurde. Dabei reicht die Spannweite von völlig ungetorftem Trockenfeuer bis hin zu sehr stark getorftem Feuer, was sich in der Milde bzw. Rauchigkeit des Whiskys niederschlägt. Ja. Gut. Okay. Ja, also einen letzten will ich noch trinken, mehr kann ich nicht. Ich glaube, ich auch. Und da bin ich jetzt auf deine Empfehlung gespannt. Genau. Genau, den wollen wir. Jetzt brauchen wir nochmal das Wasser zum Ausspülen. Klar, kriegst du Wasser. So. Also dazu muss ich sagen, dieser Whisky war eine Schenkung. Und zwar, doch, das ist der, glaube ich. Nee, das ist der gar nicht, was ich meinte. Haben wir hier noch einen Glengarioch? Doch. Single Malt? Oh, nee. Ich dachte, das wäre der. Doch, das ist er. Das ist, wie er umsteht, nämlich. Das ist ein. Wie beschreibe ich denn das? Es gibt eine Bude, die heißt Red Ray. Warte mal. Der macht Folgendes. Der kauft Fässer und auf und tut die dann sozusagen dann wiederum vermarkten. Und genau. Es ist halt irgendwie, wie soll ich denn sagen, ist es eher wie so eine Art, wie beschreibt man das, was der macht? Sag mal die Flasche, ja. Ja, ich überlege gerade, wie man das am besten beschreibt. Überlegst und machst. Also der kauft also sozusagen von Whisky-Distillerien spezielle Fässer. Macht halt dann so, also ganze Fässer und macht auch eigene Fassbefüllungen. Das heißt, du kannst auch zu ihm gehen und sagen, du hättest gerne einen Whisky so und so und dann bau dir den sozusagen, wie du haben möchtest, das den Whisky halt so aus, wie du es haben möchtest. Und also dieser A.D. Rattray. Genau. Rattray. Rattray, oder? A.D. Rattray, genau. Und das ist wahrscheinlich dann nicht in der Wikipedia. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat er so eigentlich das gute Zeug. Und da habe ich jetzt von ihm eine Single Malt, Single Cast Geschichte. Und genau, und sozusagen aus einem Fass diesen Land Single Malt. Torches. Weil Folgendes passiert ja eigentlich, dass um die Qualität, dass der Whisky immer gleich schmeckt, werden sozusagen, Whisky wird dann natürlich in verschiedenen, also in Fässern gelagert, aus verschiedenen, also verschieden lang auch. Und dann gibt es da halt so einen Mensch, der bei der Whiskyproduktion sozusagen zum Schluss die Qualitätssicherung macht und dann sozusagen den Whisky aus den verschiedenen Fässern so mischt, dass der schmeckt, wie er schmecken soll. Also wie der Zwölfjährige halt schmecken soll, sozusagen. Und dann kann es unter Umständen sogar sein, dass du, wenn du den Geschmack hinbekommen willst und zum Beispiel jetzt gerade dein 10 Jahre alter Whisky nicht genug Power hat, dass du dann zum Beispiel einen älteren Whisky mit dazu gießt, sozusagen, um halt den auf den Geschmacksniveau zu kriegen, wie der Zwölfjährige schmecken soll. Also dementsprechend kann man sagen, dass den Whisky, den wir trinken hier, in Amerika wird man sagen, blended ist. Also da ist praktisch sozusagen ein Verschnitt aus verschiedenen Fässern. Und das, was wir jetzt hier haben, ist sozusagen der Whisky aus einem Fass. Und genau, also sozusagen Single Cast. Ja. Genau. Na dann schauen wir doch mal. Und ja, 7 Jahre nur. Genau, nur 7 Jahre. Aber halt aus einem Fass, also nicht geblendet. Das heißt, der wird, also hat nicht zu schmecken wie der andere, der 7 oder 8 Jahre alt ist, sondern der ist halt so, wie er aus dem Fass rauskommt. Und da bin ich gespannt. Du siehst auch, auch sehr, sehr dunkel. Ja, ist ja auch verstärken. Gut, das hat damit nichts zu tun, aber. Und was wir jetzt haben, ist ein, also der Whisky, wie er aus welcher Destille er kommt, heißt Glen Torches. Glen Torches, gehört auch zu Pernod Ricard. Genau. Und er hat jetzt 60,5% Fassstärke, muss halt aufpassen, weil der ist natürlich jetzt nicht runtergeregelt. Ja, das werden wir gleich noch. Müssen wir gleich runterregeln, genau. Aber ich will erstmal einen Schluck. Erstmal. Ja, er hat auch nicht so viel, also das hätte ich mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, hätte ich mir jetzt eigentlich aromatischer vom Bouquet her vorgestellt. Der ist, wie gesagt, auch nicht gefiltert. Ist ein Speyside-Whisky, der in einem Sherry-Fass gelagert wurde. Und das ist die Flaschennummer 332. Der wurde destilliert 2003 und abgefüllt 2011. Also einfach mal so von den Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Also man merkt durch die intensive Wärme im Mund, dass es halt tatsächlich, ich habe ja nur einen ganz winzigen Schluck genommen, das ist fast stärker. Ja, muss man runterregeln, das ist sonst nicht trinkbar. Das ist echt sehr, sehr, sonst sehr stark. Aber sehr milde im Geschmack. Was habe ich da? Ja. Sehr mild im Geschmack. Also ich nehme erstmal so einen halben Schluck mal als unverdünnt. Mhm. Also verdünnt ist es dann auch trinkbar, weil es dann sonst im Mund einfach so heftig ist auch schon. Wow. Also man merkt schon, wenn man pur trinkt, richtig krass alkoholisch. Mhm. Ist in Mulben. Ist ganz, ganz im Norden von Schottland. Sehr schön da, also kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, der hat jetzt da eine Fassstärke von ja, es hat ein Speedset, ganz klar. Aber immer noch 4,2 Millionen. Also das ist unglaublich, wie viele die da herstellen. Und genau, was soll ich noch dazu sagen? Ja, das Problem ist halt, dass die Distillerie, von der es kommt, eigentlich hauptsächlich benutzt wird, um andere Whiskys aufzupimpen. Die nutzen, stellen Whisky her, um Blends darzustellen. Das heißt, wie ich vorhin schon sagte, teilweise brauchst du aus deinem eigenen Whisky-Reservoir sozusagen einen älteren Whisky, um halt deinen 10-, 12-Jährigen hochzupimpen sozusagen. Und wenn die halt nicht genug oder auch nicht den passenden Whisky da haben, gibt es halt Destillerien, die kaufen halt dann also so den Whisky halt hinzu, um halt sozusagen qualitativ zu regeln, dass du halt der Whisky halt jede Flasche gleich. Und das machen die hauptsächlich. Aber wie gesagt, die haben auch, weil die halt Single Cast machen, teilweise dann auch, ja, auch gutes Zeug sozusagen. Und das kannst du halt dann über solche, ja, Händler sozusagen kaufen. Also es gibt dann auch so Interessensgemeinschaften, die kaufen dann ein ganzes Fass und teilen sich das dann auf. Ja, das kann halt gut gehen, das kann auch schlecht gehen. Aber dann hast du auf jeden Fall was Eigenes. Und gut, der Rotary ist halt da irgendwie der Experte. Der weiß natürlich, was er kauft und probiert und macht und tut. Und nutzt dann natürlich dann auch, um geschickt auch weiter zu vermarkten. Ja, runtergeregelt ist der sehr, sehr angenehm. Sehr mild. Also man muss den runterregeln und dann schmeckt der ganz toll. Genau. Also ist wirklich toller Whisky auch. Sehr schöner Whisky. Auch, wie soll ich sagen, auch wieder, finde Vanille sehr süßlich. Ja, ja. Sehr süßlich. Ja. Wirklich sehr angenehm. Ist wie gesagt nur 7 Jahre alt, aber hat halt dadurch trotzdem eine relativ intensiven Geschmack halt. Gell? Ja. Ja. Auch sehr dunkel von der Farbe her. Ja gut, das ist dann wieder vielleicht Zuckercouleur, weiß man nicht. Ich weiß es nicht, ob es im Single Cast, also ob es dann wirklich dann Zuckercouleur zugesetzt wird, weil der ist ja auch ungefiltert. Ja. Weißt du? Ja. Na gut, wissen wir nicht, aber wenn es heißt, dass das sehr rar ist, weil sie dann alle zu hell aussehen, dann ist das wahrscheinlich doch der Fall. Also würde ich nicht, also weiß ich nicht. Ich wäre da eher zurückhalten, aber wirklich klasse mit der Verdünnung. Sehr angenehmen Geschmack. Also ganz weich. Hat auch so ganz interessante Geschmacksnoten irgendwie. Ganz interessant ist halt, dass Glentorchers, oder wie er heißt, oder Tochas, wie gesagt, die stellen halt relativ viel Whisky her, aber der wird sozusagen als hauptsächlich für zwei bekannte Whiskys verbraucht, als Blend sozusagen. Und zwar für Teachers, ist ein bekannter Whisky, und Ballantines. Und genau, das ist halt so, was da ganz gut dazu gegeben wird, gell? Ja. Ja. Ja, also ich würde trotzdem sagen, wir machen neben noch den Glengarry, weil ich den nicht so herausgefunden habe, der heißt Glengarry. Okay. Obwohl, wenn man das liest, was da draufsteht, da steht Glengarioch drauf, aber es wird Glengarry ausgesprochen. Das ist nämlich Dorisch, also Doric, einer dieser Mischdialekte, und zwar im Norden Schottlands spricht man Doric. Das ist sprachlich wirklich sehr, sehr interessant, weil es eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, jetzt wiederhole ich, ist halt Sprachkontakt, aber eben sehr früh ausgegliedert aus dem Englischen, sodass es sehr archaisch eben auch ist. Ja, also ich würde sagen, den testen wir noch, weil er auch sonst nochmal, der hat nämlich nur 1 Million Output und gehört der Firma Suntory. Und das ist eine japanische Whisky-Firma. Die haben den aufgekauft. Genau. Japaner sind ja sehr, sehr hinterher beim Whisky. Dementsprechend, und weil du ja frühzeitig sozusagen dich orientieren musst, sonst kriegst du nichts mehr. Ja, ja. Kaufen die natürlich auch viel auf. Haben sie auch schon sehr frühzeitig in den 90ern aufgekauft. Und halt dann 94, glaube ich. Sozusagen sich da den Markt zu holen, genau. Und wir haben jetzt von denen, das ist nicht der French Reserve, den hatte ich nämlich auch mal gehabt, sondern das ist der, wie viele Jahre alte? Tja, wenn es steht, hier steht 1,40 Liter links, aber das steht kein Alter. Das ist der mit dem Hirsch drauf, gell? Das ist auch nicht die Vintage Collection. Ich überlege gerade, wie der heißt. Da steht kein Jahr. Warte mal. Müssen wir dann einfach 8 Jahre eingeben oder so. Warte, ich sage dir, welcher das ist. Das ist nämlich der. Island Tradition. Ich kann ja auch mal in meiner Datenbank nachgucken. Genau. Hier ist nämlich doch eine Datenbank dabei. Also wenn ich jetzt hier was eingebe, also sagen wir mal Glenn. Da habe ich es, ja. Da, ich habe ihn, glaube ich, gefunden. Dann macht er schon vor. Das ist der 10 Jahre alte. Das ist der 10 Jahre alte. Das ist nämlich in dieser, in der, wie heißt aber das? Aber den kannte er zum Beispiel nicht. Oder man schreibt es zusammen. Keine Ahnung. Nee, man schreibt das eigentlich auseinander. Ich schreibe das auseinander, ganz klar. Genau. Dann muss ich das jetzt auch tun. Und der ist nicht in der Datenbank. Wahrscheinlich haben die hier die Japaner aussortiert. Das wäre natürlich nicht schön. Genau, und den gibt es sozusagen halt, das ist der 10 Jahre alte, die sieht man halt immer, kennt die sozusagen immer an dem Logo drauf. Mhm. Und hier ist ein Hirsch drauf. Genau. Bei dem Hirsch, genau, ist es der. Jetzt habe ich gerade die Seite zugemacht, wo ich den gerade gehabt habe. Genau, 40% wiederum. Und ist halt, wie soll ich sagen, ist auch wieder, ist ja auch sehr, also ein sehr smoother für mich. Und sehr, sehr, sehr, sehr süß. Und probieren wir mal. Der hat auch einen relativ kurzen Abgang, soweit ich mich noch dran erinnern kann. Das war auch nicht so ein langen Halt, ne? Ja. Auch den Highland Whisky. Ja. Hast du schon mal eingeschenkt? Nee, noch nicht. Ich überlasse das dir. Ich kann mir natürlich was einschätzen. So, erstmal den Ton. Das war jetzt nicht so spektakulär. So, bitteschön. Dankeschön. Ja, den habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo auf dem Flughafen gekauft, weil es eine Literflasche ist. Genau. Flughäfen gibt es immer Literflaschen? Ja, du kannst halt sozusagen durch zollfreie Gebiete fliegst, kriegst du halt dann die Literflasche. Hast du eingeschenkt? Ich muss noch ein Foto machen. Ja, ich wollte mal kurz das hier abmachen. Sekunde. Also, bitteschön. Neben der Dings. Genau. Der riecht schon mal sehr fruchtig, nicht ganz so alkoholisch. Noch 40%, ne? Genau. Oh ja, sehr mild. Wie schon sagte, sehr kurzen Abgang. Ja, sehr fruchtiger Geruch. Das muss ich auch sagen. Also sehr angenehm. Der ist extrem mild. Das ist so ein typischer Frauenwhisky. Das ist halt, wie ich das mag. Sehr gut. Sehr gut. Aber auch relativ lang im Finish. Findest du? Ja, also im Vergleich zu einigen, die wir sonst so hatten. Und auch vergleichsweise hell. Ja, ist sehr hell. Und es wird, der schmeckt so ein bisschen. Ich finde, der schmeckt so, der ist recht süßlich. Der schmeckt, wenn du von der Crème Brûlée sozusagen oben dieses Angebrannte so ein bisschen reinnimmst. Auch mit diesem, wie so ein bisschen verbranntes Karamell, sage ich immer. Verbranntes Karamell, das ist eine gute Charakterisierung, denke ich auch. Ja, die Verpackung hat dann auch so ein Tartan-Muster noch. Manche behaupten, es wäre die älteste Brennerei in Schottland, aber ich weiß nicht. Die ist sehr alt, 1797 gegründet. Aber das behauptet ja eigentlich jede zweite Distillerie. Also ja, die haben aber alle, nee, da 1800 noch was, also meistens auch Ende des 19. Jahrhunderts. Also ich kann mich erinnern. Also 1797 ist schon ziemlich alt. Also ich kann mich erinnern, wenn du da durch die Speyside fährst und da guckst du dir die Distillerien links und rechts an, behaupten die alle schon, ja, sie waren schon total lang da, weil man müsste ja auch dazu zählen, als sie noch früher hier gebrannt hatten und noch nicht so und so hießen und, weißt du, der Opa vom Schäferhund mit seiner Katze verwandt war und so weiter. Da probieren die alle so ein bisschen auf Tradition und lang zu machen. Die Wikipedia weiß, dass es vom Geschmack her rauchig floral ist. Also finde ich jetzt nicht floral. Floral, ja, blumig. Doch, doch. Das Blumige hat er. Also ich finde, das schmeckt wie Crème Brûlée. Naja, gut, aber es hat sowas Weiches eben, ja, eher erinnert es an was Süßes. Ja, toll. Ja. Ja. Damit haben wir jetzt auch so ein Hochland-Whisky gehabt. Genau. Nee, wir haben auch schon zwischendrin auch schon mal. Ja, waren wir schon mal. Wir haben auch schon Lowland-Whisky gehabt. Genau. Midland. Von der Insel. Genau, und haben wir Midland gehabt? Weiß es gar nicht. Ich glaube, wir haben auch schon Midland gehabt. Also wir haben komplett die Speyside, sage ich mal, von der Mitte nach oben sozusagen an die Nordspitze sozusagen abgearbeitet. Ja, genau. Und wir haben eigentlich hier das jetzt gut geschafft. Wir sind eigentlich irgendwie durch, oder? Also Glenfiddich hatten wir jetzt nicht. Aber gut, das ist ja auch ein ganz bekannter. Ja. Und ansonsten haben wir sie doch hier alle getrunken. Definitiv, ja. Also ja, dann haben wir gut was geschafft. Definitiv, ja. Ich glaube, Whisky ist auch ein extrem komplexes Thema. Das war ja praktisch jetzt nur so ein bisschen mal der Einstieg. Was ich so sagen kann. Einiges zu sagen. Könnten noch über deutschen Whisky sprechen. Ja, das müssen wir auch noch machen. Aus Franken gibt es ja da einige japanische Whisky, ja, kurz angesprochen. Genau. Pfälzer Whisky. Pfälzer Whisky, genau. Obwohl wir den nicht gekauft haben bei unserem Besuch dort. Also da ist schon noch einiges zu machen. Ja. Ja. Wie gesagt, für Whisky-Liebhaber lohnt sich halt doch immer mal. Die Speyside, da gibt es extra die Speyside Whisky Trail, da findet man ganz viel Informationen. Ich will das nochmal verlinken zu den verschiedenen Destillerien. Ist ja eine extra Kategorie. Es gibt ja diese sogenannten schottischen Whisky-Regionen, das sind Highlands, Lowlands, Isle ist halt eine extra Region, weil es ja auch eine große Insel mit ganz vielen, 8 aktiven Brennereien. Dann Inseln, das sind die anderen Inseln, wie wir Jura zum Beispiel hatten. Und dann gibt es halt noch 2 Sondergebiete, nämlich Speyside und Campbelltown. Genau. Campbelltown ist die kleinste. Die kleinste, ja. Nur 6 mit der 3 aktiven Brennereien. Genau, und bei der Speyside sind es, glaube ich, wie viel? 8, 12, irgendwie sowas? Nee, 48. Sogar die mit den meisten Brennereien. Okay. Die meisten sind in Speyside. Ja, genau. Und hier ist auch eine Karte. Speyside ist da die Ecke ganz oben im Norden, des hinteren Teil von Schottland. Genau. Ne? Also, praktisch östlich von Inverness. Zwischen Inverness und Aberdeen, da an der Küste. Und da gibt es halt, wie gesagt, ganz, ganz viele. Es ist, glaube ich, sogar ausgeschildert, wenn du da durch die Prärie fährst, dann siehst du irgendwie Single Malt Whisky Trail. Es gibt halt ganz viele, also ich habe auch schon mal es gibt eine Seite, die heißt maltwhiskytrail.com. Das ist ein ganz guter Einstieg. Die habe ich auch mal verlinkt in den Shownotes. Da findet man ganz viele Informationen. Das ist, glaube ich, auch so ein Interessensverbund von den ganzen Destillen, logischerweise. Das sollte man auf jeden Fall, kann man sich da ein bisschen mal einlesen. wenn man halt da mal Interesse hat, da vorbeizufahren und zu probieren. Das ja, ist eigentlich sehr, sehr nett. Ja. Ja. Ja, muss man dann irgendwann mal machen, den Whisky Trail. Genau. Vielleicht können wir mal eine Pfalztour mal. Ja. Speyside. Genau. Genau, eine Pfalztour nach Speyside. Genau. Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema jetzt soweit genug angerissen. In Angriff genommen. Also angerissen. Also mehr als angerissen kann man ja noch nicht sagen. Und ja, wir müssen dann halt irgendwann nochmal eine Whisky-Folge machen, wenn wir es mehr eingetrunken haben. Genau, genau. Was hältst du eigentlich von Whisky-Mischgetränken? Also du meinst jetzt so Whisky Sour oder was? Oder? Ja, sowas. Ja, das trinke ich auch mal ganz gerne. Also so als Longdrink. Also so Whisky Cola bin ich jetzt kein Fan, aber. Nee, Whisky Cola ist ja ganz komisch. Also ich meine, aber ja, es gibt sehr interessante Whisky Cocktails. Mhm, das stimmt. Also Whisky Sour ist, glaube ich, der bekannteste. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, so als, als Evergreen ist zum Beispiel, was ist denn noch hier? Warte mal, wie hieß denn der? Whisky Sour. Genau. Also als ich in San Francisco studiert habe. Godfather, genau. Godfather. Als ich in San Francisco studiert habe, war gerade der Manhattan in San Francisco. War Manhattan. War gerade irgendwie modern und innen. Und dann habe ich immer Manhattan getrunken. Und ist eigentlich ganz gut. Weil du gerade sagst. Also, das ist eine gute Mischung. Da ist ja Wermut mit drin. Also genau. Im Grunde ist es halt Whisky mit Wermut und ein bisschen Angostura. Also ist halt bitter. Und ist halt von daher eigentlich mehr so was wie ein Aperitif, weil man ja Wermut trinkt und dann anschließend Hunger bekommt. Aber ich finde so vom Geschmack her ist es schon interessant. Also finde ich schon klasse. Ja, und was du gerade sagst, Manhattan fällt mir gleich ein, The Boston. Boston Flip heißt der genau. Mhm. Das ist so ein, da ist Whisky drin, Portwein, Sahne, Eigelb und Zuckersirup. Das ist also echt so eine ganze Mahlzeit. Das ist eine ganze Mahlzeit, genau. Das muss man vielleicht nicht. Aber genau. Scotch Apple gibt es natürlich auch noch, Whisky, mhm, Zitronensaft, Calvados und Zuckersirup, Eiswürfel. Irish Coffee, gut, als Klassiker natürlich, mhm, genau, kennt man natürlich auch. Und was kenne ich noch? Mhm. Fällt mir jetzt nichts mehr anderes ein. Mhm. Weißt du noch irgendwas mit Whisky? Mit Whisky? Da müsste ich jetzt mal ich bin auch nicht so der Cocktail-Experte. Da müssen wir nochmal extra was machen. Da muss ich mich erstmal vorbereiten auf Cocktails. Das ist jetzt nicht so mein Bereich. Also ich kenne auch wenige Cocktails wirklich, aber eben der Manhattan, weil das damals, dann sind wir halt in San Francisco auf irgendeinem, da sind ja überall diese Hochhäuser, wo man rauffahren kann und runtergucken kann und dann gibt es halt immer so Cocktailbars da oben und dann bleibt einem ja nichts anderes übrig und so als ein Cocktail zu trinken, zu überhöhten Preisen natürlich. Mhm. Aber also wie gesagt, an den Manhattan konnte ich mich eigentlich gewöhnen. Nun ist der natürlich dann nicht unbedingt mit Single Malt Whisky gemacht, genau, sondern mit Bourbon. Mit Bourbon meistens, ja. Ja. Ich muss mal noch den Manhattan Cocktail noch verlinken. Was habe ich noch als drittes gesagt? Dann habe ich gehabt den Boston Flip habe ich gehabt, genau. Ja. Und jetzt habe ich schon vergessen. Was war das andere? Warte mal. Ich lese gerade das, man solches Before-Dinner-Cocktails nennt. Naja, gut, Aperitif eben. Mm, genau, Godfather sagt Godfather, genau. Godfather, da hatte ich dich gerade unterbrochen. Genau. Genau. Amaretto, ne? Das ist auch ganz witzig, ja, mit diesem süßlichen Amaretto. Ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Gut, die machen halt, nehmen halt meistens ihre Bourbon-Whiskys dafür, weil die ja dann kannst du auch einen schlechten nehmen. Mhm. Weil durch dieses süßliche Amaretto wird das Ganze wieder sehr, sehr zugänglich. Mhm. Das ist dann nicht mehr ganz so extrem. Mhm. War noch irgendwas? Genau, Boston Flip, das ist die ganze Mahlzeit gewesen. Ja. Ja, Scotch Apple, genau. Das ist auch so ein Scotch Apple, ja. Der selten. Kriegst du auch. Also, ich habe irgendwie mal einen hier bekommen. Scotch Apple. Ja, den trinkt man eigentlich auch mal ganz gerne. Ist auch witzig, da heißt ja Scotch Apple, dass man denkt, okay, da ist eigentlich schottischer Whisky drin. In der Regel ist da eigentlich... Cider ist da drin, ne? Ist da Cider drin? Nee. Weiß ich nicht, aber würde ich nee, so nee, denken, da ist Apfel ist? Nee, ist Apfeljuice drin, ist Apfelsaft drin. Aha. Also im Prinzip nehmen die halt einen Bourbon Whisky, ein bisschen Limonsaft, ein bisschen Zucker, Apfelsaft, dann... ach, was ist denn das für ein Sirup? Da steht Blend Scotch Whisky and Apple Cider. Aha. Gibt es auch wohl nicht mit Apfelsaft, sondern tatsächlich mit Apple Cider. Das würde okay. auch viel besser passen, weil Apfelsaft in Großbritannien oder in Cocktailbars wahrscheinlich gar nicht vorhanden ist. Okay, also ich kenne halt mit Calvados ist halt meistens drin. Gell? Das ist sowas. Ja, Calvados ist auch Apfel. Ah, okay. Calvados ist Apfelbrand. Okay. Das ist der Normandie. Das Getränk aus der Normandie. Okay. Naja, auf jeden Fall mit Calvados drin dann. Ne? Ja, dann haben wir auch Apfel. Also, können, ja. Okay, ja. Ja. Dann muss ich gleich mal Calvados mal verlinken, dass wir wissen, was wir besprechen. Genau, Calvados. Calvados ist eine Region in der Normandie. Okay. Und das macht man aus Äpfeln. Da wachsen halt viele Äpfel. Mhm. Die sind auch sonst eigentlich nicht so gut zu gebrauchen, glaube ich. Diese Calvados-Äpfel. Und da macht man halt. Alkohol raus. Und es ist wirklich auch trinkbar. Es gibt da auch ganz, ganz viele verschiedene Sorten und natürlich die verschiedenen Reifestufen und so, auch Dage und so. Also das ist schon auch toll. Ich hätte noch gesagt, Irish Coffee, das ist aber ja, das ist relativ einfach. Das verlinke ich nochmal im Prinzip halt. Ja, gesüßter ja. Kaffee mit einem irischen Whisky drin. Also jetzt nichts ja. Spannendes. Das ist kein Cocktail in dem Sinne, sondern einfach nur ja, ein Kaffee mit Whisky. Mhm, klar. Ja, und wir müssen vielleicht dann doch nochmal eine Sendung machen über deutsche Whiskys, weil es da wirklich einige gibt. Ich habe da in Franken ja einige entdeckt. Und ja, das ist schon auch klasse. Genau, das ist richtig. Was aber noch zu dem Thema Whisky, das sind wir soweit dann durch, oder? Ach, ich glaube, wir sind eigentlich durch. Ja, ich glaube ich auch. Nö, ich denke, das ist erstmal to be continued. Also, to be continued, genau. Wir haben ja heute sozusagen erstmal die erste Ladung gemacht und ich merke es auch, also mit der Zeit bist du halt dann, ich ja. kann es nicht mehr so gut ja. unterscheiden. Man kann sich dann nicht mehr so richtig, also man schmeckt es nicht mehr so raus. Ja, das ist halt bei dem, finde ich, gerade bei dem Hartalkohol dann noch schwieriger als bei einem Wein. Mhm. Da merkst du halt so, du kannst halt irgendwie so 5-6 probieren und dann sind echt die ja. Geschmacksknospen echt die durch. Geschmacksknospen durch, genau. Insbesondere wenn du dann nochmal so eine Fassstärke ja. und dann hast du noch eine, so einen, noch wenigstens nur einen halben Schluck auf, also unverdünnt nimmst, dann ist es natürlich schon irgendwie, dann brennt es auch irgendwie die Geschmacksknospen nieder. Ja. Und wir haben jetzt ja wirklich jetzt überall wirklich nur einen Minischluck reingemacht. Also genau. Genau. Du kannst, glaube ich, wenn du jetzt da ein 2CL trinken würdest, dann würdest du gar nicht, glaube ich, nach dem. Kannst du nicht machen. Darum machen wir das ja hier sehr, sehr verantwortungsvoll. Genau. Ja. Ja, ich würde sagen, dann beschließen wir die Sendung. Genau. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Hat ja, du Spaß hast gemacht. Ja vor allen Dingen hier den Whisky herbei. Gezaubert. Ja. Was machen wir in der nächsten Folge? Du bist jetzt wieder dran. Ich bin wieder dran. Ja. Muss mir was überlegen. Wir haben ja eine riesige Liste schon. Genau. Und da wird mir dann schon noch was einfallen, denke ich. Ich jetzt kann ich auf die Schnelle die Liste nicht anzeigen lassen. Aber also da fällt uns was ein. Wieder was Festes, nachdem wir was Flüssiges haben? Ja, ich glaube, wir machen wieder was Festes. Ja, wir freuen uns natürlich über Kommentare, E-Mails, Twitter-Nachrichten, Google+, und wie auch immer. Wie euch das Ganze hier gefallen hat. Wir sind auch sehr kritikfähig, auch nicht nur im persönlichen Gespräch, auch über die, sage ich mal, normalen anderen Medien. Wir machen es ja beide hier zum Spaß und für euch. Und wenn ihr denkt, na, man kann mal irgendwas besser machen oder anders machen, sagt uns bitte einfach Bescheid. Und dann sind wir immer aufgeschlossen für Ideen. Wir sind auch für Ideen aufgeschlossen, was wir hier noch so genießen können. Also wenn da irgendjemand sagt, macht doch mal was zu dem und dem Thema. Greifen wir das gerne auf, aber wie gesagt, wir bleiben aber ungesponsert. Genau. Nicht, dass jemand sagt, ja, wir finanzieren euch jetzt hier den Whisky. Also, das muss nicht sein. Ne? Also, wir können das auch so. Genau. Ja. Gut, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank an die Podcast-Hörer und an die Live-Hörer. Genau. Da haben wir auch wenig, aber immerhin. Das ist doch schön. Ja. Chat war diesmal nicht so gut besucht. Ja. Das kann auch besser werden. Ja, die Leute sind alle noch am Arbeiten am Freitag, obwohl ja, spät abends ist. Also das ja, es sind schon wieder feiern, da essen oder genießen. Genau. So wie wir es ja auch hier tun. Ja, das ist ja auch richtig. Ja. Okay, dann würde ich sagen, mache auch dir vielen Dank und bis bald. Bis bald. Danke, tschüss.